Disclaimer, ich bin Ricky, ihr hört jetzt gleich Ricky MMA oder Ricky, eines dieser beiden Podcast-Projekte, müsstet ihr euch ausgesucht haben, wenn ihr diese Nachricht hören könnt. Es geht auch gleich los, ich möchte euch gar nicht lange aufhalten mit unnötigem Gelaber. Ein kleiner Hinweis, bevor es dann wirklich jetzt hier richtig zur Sache geht. Und zwar, das Brot des Podcasters sind, wie ihr wisst, die Downloadzahlen, die Likes, die Retweets und auf YouTube von mir ist auch ein Daumen nach oben. Aber manchmal reicht das nicht aus. Manchmal, ja, möchte man seinen Lieblingspodcaster darüber hinaus noch unterstützen. Und auch ich biete diese Möglichkeit an. Ihr könnt mir ein Geschenk schenken oder einfach eine kleine Geldspende zukommen lassen. Und zwar entweder über Amazon oder PayPal. Guckt einfach mal bei nonpg.de/Dankeschön vorbei. Da könnt ihr die für euch attraktivste Option aussuchen. Wem das zu aufwendig ist, der kann auch einfach auf paypal.me/RickyPalm klicken und mir einen Euro, sage ich jetzt mal, in den Hut werfen. Ich glaube, unter einem Euro machen es die bei PayPal auch nicht. Ihr könnt mir natürlich auch mehr in den Hut werfen. Aber ja, ich bin, wie gesagt, fast schon zufrieden mit Downloads, Likes, Retweets und den berühmten Daumen nach oben. Viel Spaß jetzt mit dem Podcast. Hallo liebe Podcast-Freunde, hier ist euer Ricky. Eine weitere Ausgabe Ricky MMA. Ich muss immer lachen, wenn ich so versuche, eine seriöse Anmoderation zu starten. Das ist eigentlich gar nicht meine Art. Normalerweise möchte ich einfach immer so mit der Tür ins Haus fallen. Und wenn ich die Podcasts beginne, überlege ich mir dann doch immer wieder, ja, eigentlich könntest du dir mal Mühe geben. Und dann merke ich, ach nee, eigentlich doch nicht. Und das merke ich dann bei der Anmoderation und muss deswegen lachen. So, ich sehe gerade hier, ich muss ein bisschen noch die Kamera drehen. Genau, damit man auch wirklich die komplette Geschenkepracht sieht. Jetzt hier links hinter mir sieht man sogar eine Kerze brennen. Also selten habe ich so eine weihnachtliche Sendung gesehen wie meine heute. Aber darum soll es heute auch gar nicht gehen. Noch ein kleiner Hinweis für alle Podcast-Hörer. Ich habe mir vorgenommen, jetzt während der Weihnachtszeit den Einspieler, der vor und nach den Podcast-Folgen kommt, zu ändern. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Podcast-Hörer schon die Schnauze voll hat von Disclaimer, Disclaimer. Aber so ist es halt. Ich muss ja auch irgendwie gucken, wo ich bleibe. Es wird einen neuen Einspieler geben und zwar werde ich dann dazu auffordern, mir iTunes-Bewertungen zu schreiben. Tja, so läuft es hier in dem Business. Am besten schaut ihr auf YouTube zu und gesellt euch da in den Chat. Donnerstag 17:30 in der Regel nehme ich diese Sendungen auf. Jetzt aktuell mache ich es 18 Uhr, weil es hinten raus nicht mehr den Zeitstress gibt, dass meine Frau ins Yoga geht. Das ist erst wieder nächstes Jahr der Fall. Das heißt, solltet ihr heute zuschauen und feststellen, dass ihr in einer Woche am Donnerstag Zeit habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche Donnerstag 18 Uhr hier im Chat mit dabei seid und euch das Ganze live anguckt, dann gibt's auch keine Werbung, denn das muss man ja auch mal sagen, mein Kanal ist werbefrei, jedenfalls diese ganzen Live-Chat-Geschichten, die ich hier mache, weil ich der Meinung bin, wenn du noch nicht mal irgendwie 1000 Hörer hast oder Zuschauer, dann brauchst du ja auch nicht irgendwie Werbung machen und dann einen halben Cent bekommen, aber jeder ist genervt, dass am Anfang irgendwelche 5-sekündigen Einspieler vorgesetzt werden. Das ist meine Philosophie sozusagen. Wenn ich natürlich mal irgendwann die Millionen knacke, kann es sein, dass ich vielleicht auch mal ganz kurz Werbung mache. Ja, muss ich selber lachen. Gut, noch einen Blick in den Chat, bevor ich dann loslege. Wahrscheinlich gibt's da ähnliche Diskussionsthemen wie die bei mir auf dem Zettel stehen. Ich habe gerade vorhin den Biermönch gesehen. Hier ist er. Endlich wieder ein Handfight, schreibt der Arthur. Und der Biermönch schreibt, sind die Flaschen im Hintergrund für die Reunion? Also ich sag mal so, jetzt muss ich mal ganz kurz aufstehen. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd für die Podcast-Hörer. So, also für die Reunion, ja, habe ich mir hier einen Zaubersaft extra abgefüllt. Wenn ihr das mal sehen wollt, das ist wirklich ein Zaubersaft. Wo ist die Kamera? Hier ist die Kamera. Den muss man warm machen. Ja, das ist also so ein ganz besonderer Likör aus Südtirol. Den muss man warm machen und dann mit Sahne zu sich nehmen. Es klingt erstmal fies, aber das schießt dich total ab. Und das ist für die Reunion und das reicht wahrscheinlich auch nahezu aus. Aber wie gesagt, ich kann noch nicht versprechen, dass es wirklich dazu kommt. Wir haben uns für den 30.12. verabredet, aber da plaudere ich jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Diese Verabredungen zu diversen Terminen gab es schon häufiger und dann und wann sind die doch gescheitert. So, Was denkst du, No Love oder Cruz? Kommen wir nachher noch drauf. Bitte nachher vielleicht nochmal die Frage posten. Cody wird keine Chance gegen Cruz haben. Cruz hat mit das beste Movement im Business. Er wird Cody zerstören. Weißt du was? Ich spreche gleich darüber, über den Kampf. Also ich habe mir natürlich noch nicht die ganzen Kämpfe der beiden, die letzten Kämpfe der beiden angeguckt. Ihr wisst es mittlerweile schon. Das ist immer so meine Vorbereitung auf anstehende Pay-Per-Views oder andere Veranstaltungen, dass ich mir wirklich die meisten Kämpfe, die ich einfach auf dem Fight Pass finde, von den Kämpfern, die da gegeneinander antreten, nochmal zu Gemüte führe. Hauptsächlich, wenn ich auf dem Laufband bin oder irgendwie auf dem Crosstrainer, dann ja, bietet sich das einfach an, da nochmal so ein bisschen durchzustöbern. Und ja, das Problem ist natürlich an der ganzen Sache, wir alle wissen, wie gut Dominic Cruz ist, ja, aber können nicht so richtig einschätzen, wie gut Cody Garbrandt ist. Er hat halt diese Gabe, sage ich jetzt mal, dass er Leute mit einem Schlag ausnocken kann. Das ist immer ein großes Fund sozusagen. Aber ich bin der Meinung, herauslesen zu können, ja, wenn ich ihn so beobachte in seinen letzten Kämpfen, dass er ein Problem damit haben könnte, wenn sich Gegner schnell bewegen, ja, ähnlich wie Pettis. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Anthony Pettis hat sich ein bisschen schwer mit Max Holloway getan, der sich viel bewegt hat. Ist ja nicht so, dass die anderen immer nur starr vor dir stehen, aber die haben ein anderes Movement als ein Dominic Cruz, als ein Max Holloway. Und ich meine, mit meinem bislang erlangten Wissen heraussehen zu können, dass Cody Garbrandt mit dieser wirklich, also mit diesen vielen Bewegungen von Dominic Cruz nicht zurechtkommen wird. Das heißt nicht, dass er in den ersten 5 bis 10 Minuten, also in den ersten 1-2 Runden, eine große Gefahr für Dominic Cruz darstellen könnte. Denn davon gehe ich schon aus, dass er wirklich die ersten 1-2 Runden Dominic Cruz das Leben zur Hölle machen wird. Und dann vermutlich kippt's eher in Richtung Dominic Cruz. Also Stand heute, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich auch auf Cruz setzen, aber ein Typen, der unfassbare Knockout-Power hat, kann man nie ganz außer Acht lassen sozusagen. Und ich muss mich dann noch detaillierter darauf vorbereiten und nächste Woche kann ich vielleicht schon mehr dazu sagen. So, was haben wir hier jetzt noch? Der Biermönch, der Zaubersaft, sieht aus wie das Potenzmittel, wegen dem diverse UFC-Kämpfer gefleckt werden. Ach so. Ja, das, ich kann dir dann später berichten, ob es ähnliche Wirkungen hat. Vielleicht sogar in der Sendung zeigen, wenn ich das Chatrobate wieder anwerfe. Mit was denn bitte zerstören? Hahaha. Der wird Garbrandt bestimmt nicht finishen. Ja, da geht's wieder um Dominic Cruz. Ich sage jetzt mal so, ich würde auch behaupten, dass wenn der Kampf vorzeitig zu Ende ist, dass es eher für Garbrandt spricht, aber man kann nicht sagen, dass Dominic Cruz keinen finishen kann. Dominic Cruz hat mit Sicherheit auch genügend Power, um Leute zu finishen. Das hat man gesehen gegen Mizugaki. Dazu kommt, dass Garbrandt auch so ein bisschen im Verdacht steht, schnell zu Boden zu gehen. Also er hat ja eine Boxkarriere gehabt, da wurde er einige Male ausgenockt und es hält sich auch das Gerücht wacker, dass er bei Team Alpha Male wirklich häufig oder mehr als andere Kämpfer schon zu Boden gehen musste. Das ist natürlich alles immer ja fast schon verschwörungstheoretisch, was man da so mitbekommt. Deswegen muss man das alles mit Vorsicht genießen. Ja, es ist ein MMA-Kampf, sage ich immer wieder. Man kann es nie hundertprozentig sagen, wie dann letzten Endes ein Kampf verlaufen wird. Man kann alte Kämpfe zu Rate ziehen, aber man kann wirklich nie irgendwas ausschließen. Das macht ja diesen Sport auch so großartig. Endlich mal wieder live dabei, da freue ich mich. Pius, herzlich willkommen. Cruz ist eh nicht der Finisher, wird eine klare Unanimous Decision. Cruz ist einfach zu gut im Bantamweight, ist nur Dillashaw gefährlich für Cruz. Wie gesagt, die Power eines Garbrandts und mit Sicherheit auch eines Linekers sollte man nicht unterschätzen, aber ich bin grundsätzlich bei dir, dass aktuell würde ich auch sagen, mehr für Dominic Cruz spricht als für Garbrandt. Auf welchen Kampf freust du dich am meisten bei UFC 207? Ich auf Werdum gegen Velasquez. Weißt du was, da rufe ich mir hier mal ganz kurz die Card auf. Ich habe schon einen Favoriten im Kopf, aber ich möchte dennoch mal die Card durchgehen, denn die ist wirklich ziemlich gut. Also, wir haben natürlich Amanda Nunes gegen Ronda Rousey. Das wird der erste Kampf von Ronda Rousey, in dem sie als erste zum Octagon latschen wird und dann auf ihre Gegnerin warten muss. Ich bin der Meinung, es war auch immer ein psychologischer Vorteil, dass Ronda Rousey als letzte reinkam mit diesem Mean Face, ihre Gegnerin vielleicht nicht unbedingt verunsichert hat, aber zumindest mal eine deutliche Botschaft geschickt hat. Und jetzt steht sie praktisch im Dunkeln, wenn Amanda Nunes reinkommt und vielleicht entfaltet sich da auch schon wieder eine andere Stimmung. Sind natürlich so kleine Gedankengänge, ob das jetzt wirklich dann große Auswirkungen hat, müssen wir abwarten. Cruz Garbrandt, großartiger Kampf. Fabricio Werdum gegen Cain Velasquez. Auf den Kampf freue ich mich auch sehr übrigens. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, bei mir in der Timeline at RickyMMA, Cain Velasquez ist momentan gesundheitlich so stark angeschlagen, dass er jetzt medizinischen Hanf zu sich nimmt. Ich glaube, CBD-Oil wird das Ganze genannt. Ist in Deutschland nicht allzu sehr verbreitet. Liegt natürlich daran, dass wir hier alle irgendwie einen Dachschaden haben und davon ausgehen, dass wenn man Drogen spritzt, wenn man Haschisch spritzt, dass man direkt stirbt und Kinder vergewaltigt. Kleiner politischer Kommentar von mir an dieser Stelle. Cain hat so große Rückenschmerzen, dass er, wie gesagt, aktuell CBD-Oil zu sich nimmt, um die Schmerzen aushalten zu können. Er möchte keine Painkiller nehmen, kein Schmerzmittel, weil die Gefahr der Abhängigkeit natürlich da besteht und er einfach sagt, nee, ich komme mit diesem medizinischen Hanf ganz gut klar, aber am 4.1. muss er direkt unters Messer. Dieser Termin steht schon. Ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu wissen, weil ich schon der Meinung bin, dass sich das unter Umständen auf seinen Kampfstil auswirken könnte. Ja, also nicht, dass er jetzt komplett seinen kompletten Stil umwerfen wird, aber ich bin der Meinung, dass mit diesem Wissen, wenn es dann auch wirklich so ist, es kann natürlich auch ein Trick sein von Velasquez, aber wenn es dann wirklich so ist, mit diesem Wissen, dass er einfach eine Rückenverletzung hat und auch Schmerzen hat, wäre Doom zu favorisieren ist, wenn der Kampf länger geht als 2 Runden. Ja, also ich denke mal, für Velasquez wäre es nicht schlecht, wenn der Kampf vorzeitig zu Ende geht. Aber auch da muss man mal jetzt im Vorfeld zu 207 abwarten und natürlich auch die Weigh-ins, wie er da aussieht, wie er bei Unbedded rüberkommt und so. Aber es ist schon interessant zu wissen, dass Cain Velasquez schon wieder so stark angeschlagen ist eigentlich, dass er theoretisch gar nicht kämpfen sollte oder könnte. Er zieht es halt durch. Dillashaw gegen John Lineker, auch ein phänomenaler Kampf. Das könnte wirklich so ein Fight-of-the-Night-Kandidat werden. Louis Smolka gegen Ray Borg, auch guter Kampf, gar keine Frage. Johnny Hendricks gegen Neil Magny, interessant, aber jetzt, ja, ist okay. Dong-Yeon Kim gegen Tarek Safadin, ja, bei Safadin wurde ich in letzter Zeit zu sehr enttäuscht, hat mich nicht immer geflasht vom Stil her. Mike Pyle gegen Alex Garcia, okay. Antonio Carlos Jr. gegen Marvin Vittori, auf den Kampf freue ich mich wirklich. Also, falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt, Marvin Vittori hat ja, ich glaube, in diesem Jahr sein UFC-Debüt gefeiert und sah wirklich gut aus. Und Chuface ist sowieso jemand, den man sich gerne anguckt. Das könnte auch ein sehr, sehr, sehr guter Kampf werden. Tim Means, Alex Oliveira, ja, wird okay. Und auf Brandon Fetch's Rückkehr gegen Nico Price freue ich mich auch. Also insgesamt eine wirklich sehr, sehr solide Card, gepickt mit vielen Welterweight-Kämpfen, sehe ich gerade. Die kompletten Prelims. Nee, Quatsch, es ist ein Middleweight-Kampf in den Prelims vertreten. Alles andere sind Welterweight-Kämpfe. Interessant. Auf welchen Kampf freue ich mich denn jetzt am meisten? Also, am meisten interessiere ich mich für Nunes gegen Rousey, ja, weil ich einfach gespannt bin, wie Ronda Rousey nach dieser langen Pause zurückkommt. Aber Cruz gegen Garbrandt ist mein Favorit. Wobei ich auch Werdum gegen Cain Velasquez abfeiere, gar keine Frage. So, was haben wir hier noch? Auf welchen Kampf habe ich gerade? Warum konnte man auf Run Fighting die Wiederholung von Vincent Waterson nicht sehen? War der Zone da wieder schuld? Also Jens, mir ging es da ähnlich wie dir. Ich habe auch geguckt, so sag mal, wo finde ich denn jetzt hier den Kampf zwischen, beziehungsweise die Fight Card von UFC und Fox 22. Es war so, man musste nach unten scrollen auf Black Pass und dann einige Events nach rechts wegschieben und irgendwann irgendwo hinten, da konnte man dann dieses Event finden. Sprich, das wurde irgendwie nicht in der App jedenfalls nicht prominent gefeatured, sondern musste wirklich danach suchen und dann hat man es auch gefunden. Das ist natürlich auch wieder ein Zustand. Ich möchte diesen Affenladen überhaupt nicht mehr großartig kommentieren. Das ist einfach Dreck. Deswegen, ich sag's immer wieder, kündigt diesen scheiß Black Pass. Ich weiß, wir haben jetzt 6 Monate umsonst. Da auch nochmal der Hinweis, aufpassen, dass der nach 6 Monaten nicht automatisch verlängert wird und ihr müsst zahlen. Wer war's denn? Der Dennis Heilmann hat mir geschrieben, dass er trotz des 6-monatigen Geschenkes seitens Run Fighting für seinen Black Pass bezahlen musste. Also ihm wurde Geld abgebucht. Also achtet da mal drauf, ob das bei euch auch der Fall war. Müsst ihr halt dann wieder an wahrscheinlich Ground and Pound schreiben. Ground and Pound einfach anschreiben und sagen, hier, mir wurde was abgebucht, könnt ihr da mal was machen und dann klappt das schon. Run Fighting Lick my salty balls, hat doch mal ein schlauer Mann gesagt. Alkan schreibt, hallo Ricky, wer hat das bessere Boxen zwischen Amanda und Rousey? Denke, der Kampf wird im Boxen entschieden. Also da würde ich eher Richtung Amanda Nunes tendieren, aber man, es ist so schwer zu sagen, weil man darf nicht vergessen, Amanda Nunes selber Judo Braungurt, glaube ich, ja, ein Braungurt in Judo hat sie, schwarzen Gürtel in Jiu-Jitsu, also sie kann auch einen Kampf auf den Boden verlagern, gar keine Frage. Und ich gehe davon aus, dass Ronda Rousey nicht gänzlich aufs Boxen setzen wird, weil dafür schlägt Nunes vermutlich zu stark. Also das bessere Boxen, ich würde zu Amanda Nunes tendieren, aber auch da, ich muss mir noch mehr Sachen angucken, ganz ehrlich. Also mir fehlen jetzt zu wenig, oder ich habe einfach zu wenig Kämpfe jetzt in Erinnerung, dass ich da wirklich eine detaillierte Aussage dazu treffen könnte. Natürlich ist mir Rouseys Kampfstil noch sehr parat, ja. Also ich kann mich da sehr gut dran erinnern, wie sie gekämpft hat. Und es hatte Licht und Schatten, muss man ganz ehrlich sagen. Aus dem Bauch raus würde ich zu Nunes tendieren. Ist aber auch, glaube ich, nach der Niederlage von Ronda gegen Holly Holm relativ leicht, diese Aussage zu treffen. So, was haben wir hier? KB auf Kane als Contender, der dann mal wieder ewig ausfällt. Was heißt KB, Pius? Das KB? KB? Ist das irgendwie, bedeutet das irgendwie Geld, also Wetten oder was? KB, weiß ich nicht, was das heißen soll. Verdum ist bei den Wettbietern der klare Underdog, verstehe ich irgendwie nicht, wieso. Ja, ich gehe davon aus, dass die meisten denken, dass Cain Velasquez jetzt in Las Vegas wieder den Vorteil gegenüber Verdum hat, ja, weil man ja einfach gesehen hat, dass Cain in Mexiko offensichtlich konditionelle Probleme hatte und sich im Vorfeld ja für die falsche Strategie entschieden hat, nicht rechtzeitig nach Mexiko gegangen ist, hat sich nicht akklimatisieren können und nicht mit den Höhenverhältnissen vertraut machen können und deswegen ging ihm so ein bisschen die Puste aus. In der ersten Runde fand ich, hat er eigentlich gut gekämpft gegen Verdum. Kann aber auch sein, dass Verdum da so ein bisschen gezockt hat und davon ausgegangen ist, dass Cain gegen später Probleme bekommen könnte. Und vielleicht hat sich Verdum gedacht, ey, ich lass den erstmal machen und fahre dann immer weiter hoch die Pace und erziele sozusagen dann meine Erfolge gegen später. Und ja, das wird den Ausschlag geben für viele Wettanbieter. Und natürlich auch Cains Auftritt gegen Travis Brown, der sehr beeindruckend war. Also da hat sich Verdum schwerer getan gegen Brown, definitiv. Und das wird auch noch in die Karten spielen, gar keine Frage. So, Alkan nochmal. Und kann der Gewinner des Interim Lightweight Titels seinen Titel verteidigen in der Zeit, wo Conor noch fehlt? Ja, man kann das theoretisch so machen. Da geht es jetzt um wieder ein anderes Thema. Kurz, das Thema möchte ich erstmal detaillierter besprechen. Also es ist ja so, dass in den letzten Tagen wirklich einiges zu lesen war, wer jetzt ja auf welchen Interimstitel trifft, oder Titelträger trifft, wer jetzt welchen Titel verteidigt, alles völlig konfus. Losgetreten hat die ganzen Diskussionen Jose Aldo, der mit Ariel Helwani gesprochen hat und gesagt hat, dass ihm ein Kampf gegen Khabib Nurmagomedov angeboten wurde. Er hätte diesen Kampf auch angenommen, aber Nurmagomedov hätte diesen Kampf dann abgelehnt. Jetzt sagen natürlich viele, hä, wie passt denn das zusammen? Aldo ist doch Featherweight Champion. Richtig, aber in diesem Kampf sollte es eigentlich um den Interims-Lightweight-Titel gehen. Weil Jose Aldos Ziel ist es, gegen Conor McGregor um den Lightweight-Titel zu kämpfen, sagt jedenfalls Jose Aldo. Macht wenig Sinn, wenn man sich überlegt, wie Jose Aldo eigentlich vom Leder gezogen hat im Vorfeld zu UFC 205, da der auch alles Mögliche über Conor erzählt, dass der die Division blockiert und so. Und im Endeffekt macht Aldo jetzt genau das Gleiche. Nurmagomedov hat diesen Kampf abgelehnt, beziehungsweise sein Vater hat da interveniert und hat gesagt, dass das nicht der richtige Kampf für ihn sei. Warum und weshalb? Das ist schwer zu sagen. Natürlich hat man dann sofort gelesen, ja, der hat Tschüss und Pipapo. Glaube ich nicht. Nurmagomedov hat zu 95% von niemanden Angst. Ja, vielleicht vom ausgewachsenen Bären inzwischen, das könnte sein. Aber ich glaube nicht, dass Nurmagomedov Kämpfe nicht annimmt, weil er Angst hat, gegen den Gegner XY verlieren zu können. Ich denke mal, dass andere Umstände es verhindert haben, dass dieser Kampf zustande kommt. Vielleicht sollte er in Brasilien stattfinden. Ich kann es euch nicht sagen, aber Nurmagomedov, die Seite Nurmagomedov hat diesen Kampf abgelehnt und hat auch gesagt, wir wollen den Kampf gegen Tony Ferguson, den wir ja alle eigentlich schon für UFC 208 erwartet haben. Jetzt heißt es immer mal wieder, der Kampf soll bei UFC 209 stattfinden. Tony Ferguson hat jetzt gesagt, ey, ich bin sofort an Bord, aber ich brauche mehr Kohle, ich will mehr Geld. Für die Börse, die ich aktuell bekomme, kämpfe ich nicht um den Interimstitel. Und das ist so momentan so ein bisschen die Krux. Ja, jetzt plötzlich kommt auch noch das Thema Nate Diaz auf. Angeblich soll Nate Diaz auch ein Angebot gekriegt haben von der UFC, dass er auch um den Interimstitel gegen Nurmagomedov kämpfen kann. Helvani hat berichtet, dass das nicht der Fall sei. Nate Diaz hätte kein Angebot bekommen und Nate Diaz hat auch schon mal gesagt, also wenn ich kämpfe und es ist nicht gegen Conor McGregor, dann will ich mindestens 20 Millionen Dollar dafür, was natürlich utopisch ist. Das wird nicht der Fall sein. Das wird nicht bezahlt werden. Und das ist momentan der Stand der Dinge der Lightweight Division. Conor McGregor hat auch nochmal mehr oder weniger Öl ins Feuer gegossen und hat gesagt, na, also Moment mal, dass ich jetzt 10 Monate nicht kämpfe, das wurde irgendwie missverstanden. Ich mache jetzt einfach nur eine kleine Urlaubspause, also eine kleine Weihnachtspause und dann bin ich eigentlich wieder damit am Start. Also auch da weiß man nicht so richtig, wie es weitergeht. Ich würde Conor McGregor jetzt mal so ein bisschen außen vor lassen, weil ich davon ausgehe, dass wir uns wirklich auf diesen Lightweight-Interimstitelkampf konzentrieren sollten. Und die besten Karten hat weiterhin Tony Ferguson, weil es hier wirklich nur eine Geldfrage ist. Beide Kämpfer, Tony Ferguson und Nurmagomedov, wollen den Kampf. Also beide willigen im Endeffekt schon ein. Und es geht jetzt nur noch um Details, um finanzielle Details. Nurmagomedov ist wohl zufrieden mit dem, was er jetzt finanziell für sich rausschlagen konnte. Aber Ferguson möchte auch einen größeren Anteil des Kuchens und versucht da für sich noch so ein bisschen was rauszuschlagen. Die Frage ist natürlich für viele, was ist eigentlich mit Max Holloway? Der sollte doch vielleicht jetzt dann mit Jose Aldo um den Featherweight-Titel kämpfen. Darauf haben wir uns doch alle gefreut. Warum gibt's den Kampf eigentlich nicht? Bei Max Holloway ist es so, dass er zum einen leichtere Verletzungen hat. Er hat eine relativ starke Schwellung am Knöchel, die abheilen muss, bevor er wieder voll trainieren kann. Und er möchte auch Weihnachten mit seiner Familie verbringen, weil er sagt, ich habe so viel Zeit geopfert für diesen Traum, Featherweight Champion zu werden und in dem Fall jetzt Interims Champion. Und ich möchte jetzt nicht wieder meine Familie darunter leiden lassen, dass ich jetzt etwas überstürze und bei 208 gegen Jose Aldo kämpfe. Das heißt, dieser Kampf war eigentlich für 208 angedacht. Aldo gegen Max Holloway, und Holloway hat das Ganze jetzt so ein bisschen erstmal auf Eis gelegt, weil er, wie gesagt, leichte Verletzungen hat und seiner Familie wenigstens mal für ein bisschen Zeit mehr Aufmerksamkeit schenken will, als er das zuletzt getan hat. Also das ist momentan so die Situation für die UFC, sehr, sehr unbefriedigend, denn sie brauchen dringend Main Events für 208 und 209. Also da ist momentan so ein bisschen Polen offen. Und sie sind ja verdammt dazu, großartige Pay-Per-Views zusammenzuschustern, weil WME den Daumen drauf hat in Sachen Kohle und sagt, also wir müssen jetzt aber auch delivern. Wir haben so viel Geld bezahlt, jetzt müssen die Pay-Per-Views abliefern. Und das ist halt das Problem, wenn plötzlich Geld mehr im Fokus steht als die Faszination am Sport. Denn ich glaube, das war bei den Fertidas ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass sie wirklich diesen Sport geliebt haben und natürlich Geld damit verdienen wollten, aber manchmal auch Entscheidungen getroffen haben, die dann eher für den MMA-Liebhaber waren und nicht für den Geldbeutel, um das mal so auszudrücken. So, jetzt war die Frage von Alkan, kann der Gewinner des Interim-Lightweight-Titels seinen Titel verteidigen in der Zeit, wo Conor noch fehlt? Also, das geht selbstverständlich. Prominentestes Beispiel war Hannon Brown, der Uriah Faber besiegt hat. Es ging da um den Interims-Bantamweight-Titel. Es gab zwar 2012 oder 2013. Das war die Zeit, als Dominic Cruz sich verletzt hat. Und er hat seinen Titel, glaube ich, gegen Michael McDonald verteidigt. Hat er nochmal einen Kampf bestritten. Eddie Wineland war, glaube ich, auch mit dabei. Da ging es, glaube ich, auch um den Interims-Bantamweight-Titel. Also man kann den Titel theoretisch weiterhin verteidigen, den Interims-Titel. Aber ja, ich sag mal so, Conor McGregor wird nicht ewig wegbleiben. Und ich vermute, dass es jetzt wirklich nur darum geht, ja, so einen scheiß Gürtel mit auf dem Plakat zu haben. Weil eigentlich bräuchtest du auch diese Bezeichnung Interims-Titelkampf für Ferguson gegen Nurmagomedov nicht, weil Conor 2017 mit aller Wahrscheinlichkeit seinen Lightweight-Titel gegen den Gewinner des Nurmagomedov-Ferguson-Kampfes verteidigen muss. Aber theoretisch könnte er das. So, Kane ist eigentlich immer der Favorit, solange sie nicht in Mexico City kämpfen, schreibt der Jens, um da nochmal drauf Bezug zu nehmen. Das haben wir. Wo sind wir denn jetzt? Also dieser Chat ist manchmal nicht so leicht zu bedienen, dann rutscht der plötzlich von ganz oben nach ganz unten. Pius. Pius schreibt, mir Idiot ist gestern aufgefallen, dass ich seit 8 Monaten noch ein Fighting habe. Ja, Pius, also das musst du natürlich gleich mal kündigen und kannst dann für Ricky MMA spenden. Das ist nämlich viel sinnvoller, denn mein Stream funktioniert immer und man kann ihn auch immer finden. Arthur schreibt, was hältst du von der Aussage von Joe Rogan, dass die UFC sich nur auf Rousey konzentriert und null auf Nunes? Ja, bin ich ganz bei Joe Rogan. Also ich finde, man verschenkt hier eigentlich die Möglichkeit, sich abzusichern im Falle, dass Ronda Rousey verliert. Ich meine, das ist ja durchaus möglich, dass Ronda Rousey gegen Amanda Nunes verliert. Und wenn man jetzt im Vorfeld eigentlich nicht versucht, Amanda Nunes dem durchschnittlichen Publikum näher zu bringen, könnte sich das hintenrum in den Arsch beißen, ja, weil dann gewinnt vielleicht ein absoluter Underdog in den Augen, ja, des Casual-Fans mit Amanda Nunes, aber du hast eigentlich kein Interesse an der Person Amanda Nunes erzeugt und somit versinkt sie nach dem Kampf gegen Ronda Rousey wieder in der Versenkung. Denn ich glaube, gerade für die Casual-Zuschauer ist es ganz wichtig, eine Verbindung mit einem Kämpfer aufbauen zu können, ob jetzt positiv oder negativ, also der muss dir irgendwie im Gedächtnis bleiben. Und aktuell habe ich das Gefühl, dass Amanda Nunes im Endeffekt nur so eine schwarze Silhouette ist, wie man das sonst kennt, wenn die UFC auf UFC.com die Kämpfer so ankündigt und man hat noch kein Bild von irgendeinem Kämpfer, der sein Debüt für die UFC feiert. Ich sehe es genau wie Joe Rogan und wie viele andere auch, dass man dass eine falsche Entwicklung ist oder ja, eine Entwicklung, die man so überdenken muss seitens der UFC. Ja? Also du kannst dich jetzt nicht nur auf einen Topstar konzentrieren, weil aus meiner Sicht musst du dich einfach so ein bisschen absichern, dass falls Ronda verlieren sollte oder sie auch in naher Zukunft zurücktritt, dass du dann mit ihrem Namen schon wieder neue Stars aufbauen kannst. Denn auch eine Misha Tate, die sehr bekannt ist, ist weg vom Fenster. Bei Holly Holm würde ich jetzt auch kein Geld darauf setzen, dass die noch 5 Jahre weiterkämpft. Und sie ist auch lange nicht so ein Star, wie es Misha war oder Ronda Rousey. Von daher kannst du froh sein, dass du so eine Person wie Amanda Nunes jetzt hast, die gleichzeitig auch noch so Sachen abdeckt wie, ja, ist eine Lesbe. Ja, ich weiß, viele sagen dann, ja, wo ist denn das große Ding? Aber das ist, glaube ich, schon was, dass man in die Waagschale werfen kann, um Leute für eine Person zu interessieren. Gerade aus, ich meine, sie kommt aus Brasilien, sehr, sehr katholisch, sehr, sehr konservativ. Allein da kann man eine Geschichte drüber erzählen. Also, ja, um auf die Frage zu antworten, ich sehe es genauso wie Joe Rogan, ist ein Riesenfehler. Vor allem, das habe ich gesehen, es gab ja viel Kritik, dass es eben keine Berichte zu Amanda Nunes gab und plötzlich schlugen auf dem UFC-Kanal hier auf YouTube plötzlich Amanda Nunes-Videos auf. Das sind aber alles alte Videos, das sind alles Videos von vor UFC 200, also es sind noch nicht mal neu produzierte Videos, also das ist wirklich traurig. Kann auch mit WME zusammenhängen, die ja Ronda Rouseys Agentur sind. Und vielleicht ist das auch nochmal so ein negativer Punkt der Übernahme von WME, dass sie ihre Kämpferinnen und Kämpfer prominenter einsetzen als Kämpfer, die nicht bei ihnen unter Vertrag sind. Also muss man mit Sicherheit berücksichtigen. Pius klärt auf, KB heißt kein Bock, na, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Hagen, bin mal gespannt, wie oft es beim Rousey Pay-Per-View zu Einbrüchen kommt. Das ist wieder eine Anspielung auf Run Fighting, die alten Motherfucker. Feed Superfly, Khabib gegen Ferguson oder Khabib gegen Aldo. Ist das jetzt eine Frage, was ich lieber sehen wollen würde, oder ist das jetzt eine Frage, was ich für wahrscheinlicher halte? Also, lieber sehen möchte ich Nurmagomedov gegen Ferguson, weil das für mich die zwei besten Lightweights sind aktuell. Natürlich Conor McGregor als Champion thront über diesen beiden Namen, aber ich möchte einfach die zwei besten gegeneinander sehen und der sich da durchsetzt, soll dann um den Titel gegen Conor McGregor kämpfen. Aber stylistisch würde ich mich auch über einen Kampf Aldo gegen Khabib freuen, weil Jose Aldo vielleicht dann endlich mal wieder in der Situation wäre, sein Weltklasse-Jiu-Jitsu auspacken zu müssen. Weil ich gehe davon aus, dass Nurmagomedov den Kampf auf den Boden ziehen würde gegen Aldo. Und ja, man unterschätzt das immer wieder, wie gut Jose Aldo sich auch am Boden zur Wehr setzen kann mit seinem absolut Weltklasse Jiu-Jitsu. Von daher, ja, also am liebsten beide Kämpfe, wenn ich ehrlich sein soll. Bruno schreibt, McGregor gegen Aldo in 155 Pfund, also im Lightweight. Wer ist dein Favorit? Ich würde weiterhin auf McGregor tippen. Ich habe das, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt. Ich bin der Meinung, dass McGregor einfach enorm viel Power hat. Und ich vermute, dass Aldo in der Featherweight Division besser aufgehoben ist als im Lightweight. Ja, ist schwer zu sagen. Wir haben Aldo jetzt nicht im Lightweight miterleben können. Ja, ich weiß, dass ja ab und zu so bei Nova Uniao so, ja, Sparring-Kämpfe bestritten hat gegen Kämpfer, die auch im Lightweight kämpfen, und angeblich sah er da auch ganz gut aus. Ist halt ein Weltklasse-Athlet. Also ich glaube schon, dass Jose Aldo sehr, sehr viele Lightweight-Kämpfer in der UFC besiegen kann. Ob es gegen Conor McGregor reicht, da mache ich mal ein Fragezeichen dahinter. Also ich gehe davon aus, dass McGregor in einem zweiten Kampf gegen Jose Aldo, ja, vor allem im Lightweight gute Karten hat. Im Featherweight bin ich wieder ein bisschen unentschlossener, muss ich ganz ehrlich sagen. Feed Superfly schreibt, Aldo soll bei 145 Pfund bleiben. Sehe ich genauso. Vor allem jetzt, ja, er ist Champion. Also, ich meine, das ist ja das Absurde, dass der Interims Featherweight Champion jetzt nicht kämpfen kann, weil er verletzt ist, und der eigentliche Featherweight Champion könnte kämpfen, will er aber nicht, sondern er will um den Interims Lightweight Titel kämpfen, um dann gegen Conor McGregor, den richtigen Lightweight Champion, zu kämpfen. Macht alles überhaupt keinen Sinn. Es ist für mich totaler Bullshit. Also, und die UFC hat sich im Endeffekt in diese Situation gebracht mit dieser Interimskacke, die sie da eingeführt haben, und mit dem völlig unnötigen Interimskampf zwischen Holloway und Pettis. Das hätte es einfach nicht gebraucht. Und mit dem Verschenken des Featherweight-Titels in Richtung Jose Aldo von Conor McGregor. Alles Bullshit. Also das sieht einfach kacke aus. Und genau die Situation musste man auch befürchten, als sie angekündigt haben, dass McGregor jetzt nicht mehr Featherweight-Champion ist, sondern Jose Aldo, auch wenn er keinen Kampf letzten Endes gewonnen hat gegen Conor McGregor. Und ja, also geht mir so ein bisschen auf den Sack. Aldo ist eine ziemliche Nervensäge geworden, schreibt Pius. Ja, Aldo, schwierig mit dem Fohl. Ferguson bei Knockout. Kommt hier Pius. Für Diaz macht es keinen Sinn. Er würde unfassbares Geld verdienen bei einem dritten Kampf gegen Conor. Wozu vorher so ein Risiko eingehen? Denke, er wird Ende nächsten Jahres nochmal auf Conor treffen. Also ich würde Nate Diaz jetzt auch nicht unbedingt raten, gegen Nurmagomedov zu kämpfen, wenn er diesen Big Money Fight gegen Conor McGregor nochmal haben möchte. Denn ich gehe davon aus, dass Nurmagomedov Nate Diaz gut besiegen könnte, sage ich jetzt mal. Also ja, also ich stimme dir dazu. Ich würde auch sagen, wenn Nate Diaz nochmal richtig abkassieren will, dann sollte er weiter Welle machen für den Kampf gegen Conor McGregor und darauf hoffen, dass der nochmal zustande kommt. Ansonsten, der Typ hat eh ausgesorgt. Viel Superfly schreibt, Max Holloway hat den Titelkampf abgesagt. Also es ist nicht so, dass irgendjemand was abgesagt hat, sondern es gab nie einen Vertrag über diesen Kampf bei UFC 208. Es war im Vorfeld mit Jose Aldo so abgesprochen, dass der Gewinner aus dem Holloway-Pettis-Kampf bei 208 auf Jose Aldo trifft, sollte er gesund sein. Und Max Holloway hat ja von Anfang an gesagt, ich muss mich erstmal mit den UFC-Bossen unterhalten. Ja, da geht es natürlich um Geld. Und dann muss ich mal abchecken, ob ich überhaupt Bock habe, Weihnachten und die ganzen Ferien jetzt wieder über Bord zu werfen, um mich wieder auf einen schweren Kampf vorzubereiten. Also das gab nie irgendwelche Verträge, die da unterschrieben wurden. Holloway hat da schon immer so ein bisschen die Hand gehoben und gesagt, gebt mir noch ein bisschen Zeit, ich muss es erstmal abchecken, ob das überhaupt zeitlich für mich so klar geht. Von daher hat er den Kampf nicht abgesagt, sondern hat ihm einfach nicht zugesagt, so muss man sagen. Was haben wir denn jetzt? Bin jetzt wieder der Chat verschoben hier. Das ist der Wahnsinn. Jens schreibt, wie wäre es mit einem Lightweight-Turnier und der Gewinner bekommt den Title-Shot gegen Conor? Wollen ja alle gegen ihn kämpfen. Ja, also ich bin ein Fan dieser Turniere und ich würde es zum Beispiel auch wahnsinnig cool finden, was es so nie geben wird, wenn man zum Beispiel eine Ultimate Fighter-Staffel mit, Lightweight-Contendern irgendwie auf die Beine stellen könnte. Das wird es niemals geben, aber wie großartig wäre das, Nurmagomedov, Tony Ferguson, jetzt müssen wir mal, Nate Diaz, wenn die alle in dieser Ultimate Fighter Staffel wären und dann am besten noch live gegeneinander antreten würden und dann gibt's den finalen Kampf bei, was weiß ich, UFC irgendwas im Juli, wenn dann wieder das große Event ansteht, International Fight Week. Also das stelle ich mir großartig vor. Und es würde natürlich Ultimate Fighter auch nochmal einen enormen Aufschub geben. Aber sowas wird's nicht mehr geben in der UFC. Und diese Turniergeschichte, von der Jens spricht, ich habe da kein Problem damit, wenn man wirklich 4 Contender hat, wenn man die gegeneinander kämpfen lässt und die beiden Gewinner nochmal gegeneinander antreten lässt und dann den Gewinner der beiden Kämpfe letzten Endes dann auf den Champion hetzt sozusagen. Aber ich glaube, die UFC hat auf sowas keinen Bock. Pius, mit den Gürteln ist es langsam wie beim Boxen. Diese Verhältnisse braucht keiner, aber das Thema hattest du ja schon zu Genüge. Ja, absolut. Also das ist, vor allem ist es so unnötig, weil wir ja noch nicht mal von unterschiedlichen Promotions sprechen, sondern eine Promotion sich selber diese Probleme macht. Also ja, geht einem tierisch auf den Sack. Jens, ich dachte, ich fantasiere mal ein bisschen. Ricky hat das ja auch schon mal gemacht mit seinem Fantasy Women's Bantamweight Turnier. Absolut, nee. Und ich finde, wie gesagt, diesen Gedankengang eines Turnieres gar nicht dumm. Also jetzt, wenn wir jetzt mal gucken bei den Rankings. Jetzt muss ich mal hier. Ich bin ein bisschen abgelenkt, weil meine Kamera ständig ausfällt. Das grüne Licht geht immer wieder aus. Ich hoffe, ihr seid davon nicht betroffen. Und das ist einfach nur eine Störung der Leuchtdiode. Aber das macht mich immer so ein bisschen nervös. Dann ist plötzlich das grüne Licht aus und ich denke, oh, jetzt geht was nicht. Aber auch da ist übrigens ein Upgrade geplant. Ich möchte mir so eine richtige Kamera hier irgendwo hinstellen. Ja. Also, wenn wir jetzt hier die Lightweight Division nehmen und wir würden einfach mal die ersten 8 mit ins Boot holen. Ja. Nurmagomedov, Ferguson, Eddie Alvarez, Dos Anjos, Barboza, Diaz, Johnson und von mir aus dann Pettis, der ja wieder zurückwechselt ins Lightweight. Ansonsten Malke Chiesa. Also wenn du die 8 in so ein Turnier stecken könntest, ja, oder selbst wenn es nur die ersten 4 sind von mir aus, das wäre schon phänomenal. Also die Idee mag ich sehr, aber an der Umsetzung wird es hapern. Feed Superfly, es oh, ist wieder verrutscht hier. Ja, aber der Lightweight Division macht so ein Turnier wenig Sinn, findest du nicht auch? Nee, hier geht's nochmal um das Turnier. Ich finde, es macht sehr, sehr viel Sinn, so ein Turnier, weil du dann mit mehreren Pay-Per-Views und mehreren Kämpfen einfach so einen gewissen Mehrwert überhilfst, ja. Also, nicht, dass mich ein Kampf zwischen Alvarez und Barboza nicht interessieren würde, sage ich jetzt einfach mal so aus der Lameng heraus. Aber wenn es dann darum geht, dass der Gewinner dieses Kampfes auf Nurmagomedov gegen Ferguson trifft und ich weiß, der Gewinner aus dem Kampf wiederum trifft dann auf den Champion, würde dem Ganzen einfach noch so ein bisschen Pep geben. Also ich habe da kein Problem damit. Bei Bellator werden ja solche Turniere des Häufigeren noch veranstaltet und ich mag das eigentlich. Pius, Holly gegen Rousey wäre nochmal ein Money-Rematch. Kann mir vorstellen, dass Ronda bei einer Niederlage aufsteigt ins Featherweight. Also laut Mike Winklejohn ist genau das der Plan. Sollte Ronda ihren Kampf gewinnen und Holly Holm ihr Titelkampf gegen Jermaine Durandamy gewinnen, dann sei es wohl so gut wie sicher, dass die beiden, also Holly und Ronda, in einem Superfight, sage ich jetzt einfach mal, um den Featherweight-Titel aufeinandertreffen würden. So. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich in einer der ersten Ausgaben hier in den Live-Chats mal gesagt habe, als dann auch Ronda Rousey, ja, als die Rückkehr bekannt gegeben wurde, dass Ronda eigentlich vom Weg her folgenden gehen sollte. Nunes, Holm, Cyborg. Und eigentlich wäre genau das jetzt der Weg, den man dann gehen könnte, ja. Vorausgesetzt, sie gewinnt ihre Kämpfe, sie besiegt Nunes, trifft dann auf Holly Holm um den Featherweight-Titel und dann gibt es das große Aufeinandertreffen zwischen Cyborg und Ronda Rousey und unter Umständen ist das dann Rondas letzter Kampf. Also das wäre schon nochmal eine geile Storyline, ja, um jetzt mal in WWE-Sprache hier zu reden, für die UFC und würde mit Sicherheit auch viel Geld in die Kassen spülen. Aber man kann sowas nicht planen, also das ist halt das große Problem für die UFC. So, jetzt haben wir hier so einen Troll. Ach, die soll man ja nicht erwähnen, die soll man einfach blockieren, wa? Dann machen wir das. So, dann schreibt Franjo, was ist deine Meinung zu Edward the Goat Tavardian? Ja. Ja, das ist natürlich ein Mann, der so ein bisschen an Reputation eingebüßt hat. Ich schließe mich da der gängigen Meinung an. Das ist ein Trainer, der das Glück hat, eine der talentiertesten MMA-Kämpferinnen unter seine Fittiche zu haben, nämlich Ronda Rousey. Und ich glaube, Ronda ist trotz Edmund Theradian so gut und nicht wegen ihm. Ich bin der Meinung, dass er vermutlich ein okayer Trainer in Sachen Boxen etc. ist und so. Aber aus meiner Sicht fehlt es ihm so ein bisschen am Fight-IQ und auch am Verständnis eines MMA-Kampfablaufes. Also diese wirren Kommandos, die er da manchmal reinruft, die passen überhaupt nicht zur aktuellen Kampfsituation. Und das verwundert mich nur. Also manchmal, um bei dem Thema Troll zu bleiben, habe ich das Gefühl, der trollt da, ja, als Coach. Sehr, sehr merkwürdig. Also die Frage stelle ich mir natürlich auch auf, was wäre gewesen, wenn Ronda Rousey unter einem Craig Jackson oder Farah Sahabi trainieren könnte. Ja, vermutlich wäre sie noch besser. Aber vielleicht braucht sie auch genau die Behandlung von Theradian, um ihr Potenzial abzurufen. Ist schwer zu sagen. Aber die Fakten sprechen gegen das Trainertalent eines Edmund Theradians, weil alle anderen Kämpfer, die er betreut hat, sind gnadenlos untergegangen in der UFC. Ja, auch Travis Brown, kannst du nie mit angucken. Ja, Theradian, tut mir leid, aber es ist einfach ja kein guter MMA-Coach. Pocho, hallo! Mensch, Pocho ist da. Guten Abend, Pocho. Albin schreibt, verdammt, du hast ja schon angefangen mit dem Stream, Anfang verpasst. Das Gute ist, diesen Stream kann man natürlich jederzeit nachhören und auch nachschauen. Das ist das Gute. Ich krieg die Rückmeldung, Kamera läuft alles gut, das freut mich, das entspannt mich. Pius, schaust du dir die Jahresendshow von Ryzen an, das große Comeback von Heath Herring? Also, Pius, da muss ich dir sagen, wenn ich Zeit habe, werde ich es mir angucken. Das ist bei mir immer so, wenn ich irgendwie Zeit finde, was MMA-mäßiges zu sehen, ob es jetzt Bellator, Ryzen oder weiß der Kuckuck was ist, dann gucke ich es mir auch an. Aber das Problem ist einfach, meine Zeit ist begrenzt und es gibt so viele andere Sachen, die ich machen will und muss, dass ich wahrscheinlich sowas wie Ryzen nicht gucken werde. Dann nochmal der Pius. Shevchenko würde ich auch noch gerne sehen als Gegnerin. Für Ronda Rousey vermute ich jetzt einfach mal. Musste man noch dazu schreiben. Ich guck mal kurz auf meinen Zettel. Genau. Und kann das nächste Thema schon anreißen, das ich auch sehr interessant fand. Nämlich, die UFC hat bekannt gegeben, dass Alistair Overeem bei UFC 209 auf Mark Hunt treffen wird. Das Ganze findet am 4.3. statt. Ich habe das Ganze dann auch gleich vertwittert und ja, habe die Rückkehr von Mark Hunt bekannt gegeben. Kurze Zeit später habe ich dann in Erfahrung bringen können, dass Mark Hunt dem Kampf prinzipiell zugestimmt hat, aber eine Voraussetzung gestellt hat oder eine Klausel gerne in seinem Kampfvertrag haben möchte, die besagt, dass wenn sein Gegner beim Kampf gedopt war, also wenn sich das später rausstellt, dass er gedopt war, dann würde Mark Hunt die komplette Kampfbörse seines Gegners bekommen. So, diese Klausel wird natürlich niemals in irgendeinem UFC-Vertrag stehen. Dementsprechend könnte man auch sagen, der Kampf zwischen Mark Hunt und Alistair Overeem ist überhaupt nicht dingfest. Ja? Ich weiß natürlich jetzt nicht, was hat Mark Hunt unterschrieben, ja, bereits. Es gibt Gerüchte, sage ich mal, dass er selber noch keinen Vertrag unterschrieben hat, noch keinen Kampfvertrag und die UFC mit diesen Social-Media-Posts Mark Hunt so ein bisschen in die Ecke drängen möchte und den Kampf einfach schon als fix meldet, um Hunt dann so, wie gesagt, in Zugzwang zu bringen, dass er jetzt mehr oder weniger zustimmen muss zu den Umständen, die sich ihm darbieten. Die Geschichte mit dieser ganzen Doping-Klausel hat natürlich den Hintergrund, dass Mark Hunt zuletzt bei UFC 200 gegen Brock Lesnar verloren hat und er, wie sich später herausstellte, auch gedopt war. Er hat ja jetzt auch eine einjährige Sperre bekommen. Und das war jetzt der dritte Gegner von Mark Hunt, der in der UFC ja nachträglich des Dopings überführt wurde. Und Mark Hunt sagt zu Recht, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich kämpfe nicht die ganze Zeit gegen irgendwelche Doper. Ich riskiere hier meine Gesundheit, unter Umständen verschaffen die sich einen Vorteil oder sehr, sehr wahrscheinlich verschaffen sich meine Gegner einen Vorteil, dadurch, dass sie dopen und ich möchte mich einfach absichern, dass das nicht mehr passiert und deswegen fordere ich diese Klausel, dass wenn mein Gegner gedopt war, bekomme ich seine komplette Börse. Das Problem dieser Idee ist letzten Endes, dass wir haben schon so oft diese Fälle gehabt, oder ich fange anders an, seitdem es USADA gibt, sind die meisten dopigen Sünder keine klaren Doping-Sünder. Ja, also es gibt ein Vergehen, ja, es gibt einen positiven Dopingbefund und meistens hören wir dann sowas wie, das kann eigentlich nicht sein, das muss irgendwie ein Nahrungsergänzungsmittel gewesen sein oder ich habe mir, wie jetzt John Jones, eine Dickpill reingeworfen und wollte einfach nur einen langen Schwanz haben und da war dann irgendwas drin, was diesen Dopingtest verunreinigt hat. Chad Mendes hat was von einer Hautcreme erzählt, die den Test positiv hat werden lassen. Das sind alles so Faktoren, die einfach dafür sorgen, dass so ein Dopingtest, so ein positiver Dopingtest nicht einfach mal als gegeben hingenommen werden kann, sondern es ist halt einfach in der heutigen Zeit schwierig, direkt zu sagen, ja, der hat gedopt, also es gibt nicht mehr diesen ganz klaren Dopingfall, der hat gedopt, ja, Punkt, aus, Ende. Sondern es gibt immer wieder so Versuche, sich da rauszuwinden. Manche mit Sicherheit zu Recht und andere versuchen einfach nur ein Schlupfloch zu finden. Das heißt, so eine Klausel würde vermutlich erstmal dazu führen, dass es ewig lange Gerichtsverhandlungen gibt. Denn der Kämpfer kann ja immer noch sagen, ja, wie kann das eigentlich sein? Ich trete ja jetzt hier trotzdem an, ob gedopt oder nicht, ist ja mal wurscht. Also ich stelle sozusagen meine Kampfeskunst in den Dienst der UFC, dann müssen die mir dafür auch Geld bezahlen, ja. Und ich sehe es jetzt hier nicht ein, dass wenn ein Test zwar positiv letzten Endes oder darauf hindeutet, dass ich gedopt habe, aber es gibt keinen Beweis dafür, sondern einfach nur ein Testergebnis, das positiv war und ich kann es vielleicht belegen, dass es nicht so war, dann sehe ich nicht ein, dass ich jetzt hier mein Geld verlieren soll. Also aus meiner Sicht ist die Idee von Mark Hunt nicht komplett durchdacht. Ich verstehe aber, wie gesagt, seine Beweggründe. Ich bin auch absolut dafür, dass Leute, die dopen, hart bestraft werden sollen. Aber Fakt ist auch eins, du kannst Strafen noch und nöcher dir ausdenken. Es wird immer Leute geben, die dopen. Es wird immer Leute geben, die einfach sich nicht von egal welcher Strafe abschrecken lassen. Du kannst die Leute lebenslang sperren mit dem ersten Dopingtest und es wird trotzdem Leute geben, die es probieren werden. Glaubt ihr mir nicht, es ist so. Also guckt euch einfach mal an, was weiß ich, wenn du in Texas jemanden umbringst, dann wirst du danach wahrscheinlich hingerichtet. Ja, es gibt die Todesstrafe. Trotzdem gibt's Leute, die das probieren und denken, sie sind schlauer als das Gesetz, sage ich jetzt mal, und kommen damit irgendwie davon. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da wirklich genügend MMA-Kämpfer gibt, die denken, wir können das ganze System austricksen und wir versuchen uns irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Und dieser Gedanke, der wird immer da sein beim Profisport und immer da sein bei einem Sport, der viel Geld verspricht, vor allen Dingen deutlich mehr Geld, wenn du oben an der Spitze stehst, als wie wenn du Mittelmaß oder ganz unten rumkrepelst. Also wenn du damit durchkommst, sind deine finanziellen Erfolge so signifikant höher, dass du dieses Risiko fast schon eingehen musst. Ja, also du musst fast schon sagen, okay, also vermutlich wird mein Gegner auch dopen, deswegen schiebe ich mir auch irgendwas rein. Und ich habe jetzt hier von dem und dem gehört, dass man das noch nicht testen kann, etc. pp. Also das ist halt das Problem. Du musst dich damit einfach auseinandersetzen, dass es immer diese Dopingfälle geben wird. Und wie jetzt mit Mark Hunt fortgefahren wird, ja, kann man das so sagen, wie es mit Mark Hunt weitergeht, das bleibt jetzt halt abzuwarten, weil ich verstehe es so, er wird nicht kämpfen, solange es nicht diese Klausel gibt und die UFC wird so eine Klausel niemals in den Vertrag schreiben, außer Alistair Overeem sagt, ja, leck mir im Arsch, schreib's einfach rein und ich unterschreibe das Ganze, aber er hat ja auch schon gesagt, nö, sowas unterschreibe ich nicht. Weil du musst ja damit rechnen, dass unter Umständen dann, oder ich spiele jetzt rum, klar, dass dann plötzlich dein Gegner vielleicht dir versucht, irgendwie was unterzujubeln oder so. Wir hatten den Fall mal zwischen Lamont Brewster und Wladimir Klitschko. Als Klitschko damals K.O. geschlagen wurde von Brewster und er danach behauptet hat, steif und fest, dass in seinem Wasser irgendwas drinne war und ihm wurde dann schwummrig und er hat aufgrund dessen den Kampf verloren. Und ja, so ein Scheiß wird man dann hören, wenn es darum geht, jetzt plötzlich die Kampfbörse komplett abdrücken zu müssen. Ja, das ist... Dazu kommt auch noch, ich brauche Mark Hunt jetzt nicht unbedingt mehr in der UFC. Ganz ehrlich, ich finde den Typen von mir ist lustig, der ist kauzig und alles klar. Aber wenn Mark Hunt sagt, ich kämpfe nicht mehr, da bricht für mich keine Welt zusammen. Dieser Kampf Hunt Overeem, der wirkt auch wirklich wie aus längst vergangenen Zeiten irgendwie. Also ich hätte nichts gegen den Kampf, ich würde ihn mir auch gerne angucken. Aber wenn er nicht zustande kommt, kann ich auch damit leben. So, jetzt muss ich wieder was trinken, ich habe einen unheimlich trockenen Mund. Alkan schreibt noch, Anthony Joshua gegen Klitschko, endlich mal wieder ein toller Schwergewichtskampf. Es wirkt zumindest so, dass Joshua die Möglichkeit hat, Klitschko zu besiegen, aber ich glaube nicht, dass er es schafft. Ich denke, dass Klitschko Joshua besiegt und ja, mit Boxen werde ich nicht mehr so richtig warm. Also die UFC ist da einfach dynamischer, macht mehr Spaß zu gucken. Und wenn ich Boxkämpfe gucke, habe ich immer das Gefühl, wenn es denn diese Clinches gibt vor allem, dann denke ich mir, warum kloppt er jetzt hier kein Knie irgendwie mal raus oder versucht einen Takedown? Also Boxen ist für mich nur noch ganz schwer zu genießen. Außer es sind wirklich phänomenale Kämpfe. Ich sag's ja immer wieder gerne, Triple G oder so gucke ich mir natürlich gerne an. Overeem gegen Hunt finde ich mega gut, schreibt Pius. Genau solche Kämpfe will ich im Heavyweight sehen, aber Hunt wäre selbst schuld, wenn er den Kampf annimmt. Das muss er konkretisieren, der gute Pius, weil ich weiß nicht, wie er das meint, dass er da selbst schuld wäre, denn Mark Hunt rechne ich prinzipiell gegen jeden Kämpfer eine Chance aus, weil das ist der Inbegriff der Knockout-Power, Mark Hunt. Und ich vermute, dass der wirklich jeden Menschen auf dieser Welt mit einem Schlag ausnocken kann. Punkt. Und ein Overeem ist jemand, der anfällig ist, auch für Treffer und auch schneller K.O. geht als vielleicht ein Werdum. Und selbst ein Werdum hat von Mark Hunt eine mitbekommen und hatte kurzzeitig Probleme. Also das macht so einen Handkampf halt wahnsinnig interessant. Das war ja auch das Besondere an dem Lesnar-Kampf, ja, dass man immer damit rechnen musste, dass Hunt irgendwie einen Treffer landet gegen Brock Lesnar. Und er hat ja auch gegen Lesnar gute Treffer gelandet und Lesnar hat die Treffer weggesteckt. Also wie gesagt, prinzipiell habe ich nichts gegen den Kampf. Wenn er nicht zustande kommt, bin ich aber auch nicht traurig. Wann Stipe wohl wieder verteidigt, denkst du, da kommt noch ein Kampf vor dem Sieger Werdum gegen Kane? Ja, Stipe Miocic hat gesagt, er möchte bis zum Frühjahr 2017 eine Pause einlegen. Also ich gehe davon aus, dass er im April, Mai wieder zurückkommen wird. Und so wie sich es jetzt momentan ja darstellt, würde das dann theoretisch ja auch so in den Zeitplan der beiden Heavyweights fallen, die jetzt am 30.12. gegeneinander antreten. Gerade wenn Kane wirklich operiert wird, wird er, denke ich mal, vor April auch nicht mehr kämpfen wollen und Werdum wird es auch aussitzen bis April. Also ich vermute, dass wirklich der Sieger des Kampfes Werdum gegen Velasquez als nächstes auf Miocic treffen wird. Und aus dem Grund hoffe ich schon, dass es Velasquez ist, weil Velasquez gegen Miocic sind für mich die zwei besten Heavyweights. Diesen Kampf möchte ich schon sehr, sehr gerne sehen. USADA ist für mich das Beste, was die UFC je gemacht hat. Ja, es hat halt jetzt zur Folge, dass es ab und zu noch so Dinge gibt, die einen so ein bisschen stören, wie jetzt die Geschichte mit Angela Hill, die nicht gegen Jessica Andrade kämpfen kann, weil sie diese 4-Monats-Frist der USADA nicht eingehalten hat und sowas. Klar, sowas nervt sehr und ich kann auch verstehen, dass viele Kämpfer abkotzen, dass sie zu jeder Zeit sagen müssen, wo sie sich aufhalten und immer verfügbar sein müssen für die USADA und so. Kann ich alles verstehen, das sind so ein paar Kinderkrankheiten, das wird sich mit Sicherheit alles arrangieren im Laufe der Zeit, aber prinzipiell finde ich die Idee, ja, dass die UFC sagt, wir holen uns USADA mit an Bord und die sorgen dafür, dass es einfach ein cleanerer Sport wird, ja, das finde ich schon mal ganz gut. Aber auch hier muss man sagen, die USADA wird nicht verhindern, dass es Doping in der UFC oder im MMA-Sport gibt. Das wird es immer geben. Immer. Das lässt sich einfach nicht verhindern. Alkan schreibt, mir als MMA-Fan nicht so bekannt. Ich bin jetzt schon wieder verrückt im Chat. Das ist so zum Kotzen. Also da muss ich mir mal was einfallen lassen, dass ich den Chat auch nicht immer so auf dem Bildschirm so blöde habe, sondern vielleicht auf dem Handy oder so. Ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, da muss ich mich mit auseinandersetzen. So, jetzt muss ich wieder zurückfinden, wo ich gerade eben mich rumgetummelt habe hier so. Shevchenko würde ich auch nochmal gerne als Gegnerin sehen, das hatten wir schon. Dann hat der Pius hier geschrieben, Chisora gegen White war doch auch ein toller Kampf, Alkan. Mir als MMA-Fan nicht so bekannt. Okay, da geht's ums Boxen. Hier geht's weiter ums Boxen. In Bezug auf, Jens schreibt, hoffe, die UFC geht langsam mal ihr Weight-Cut-Problem an. Wenn ein Kämpfer zweimal es verpasst, das Gewicht zu machen, dann würde ich ihn in der Gewichtsklasse nicht mehr kämpfen lassen. Also diese Weightcut-Geschichte, das wird auch noch interessant und ich weiß, dass die USADA und einige Athletic State Commissions versuchen, irgendwas zu finden, wie man extreme Weightcuts verhindern kann. Es gibt zum Beispiel die Überlegung, dass es, wenn die USADA bei dir vorbeischaut und dich testet, also einen Dopingtest durchführt, dass man dann gleichzeitig einen Kämpfer auf die Waage stellt und er darf ein gewisses Gewicht nicht überschreiten, um dann auch weiterhin in seiner eigentlichen Gewichtsklasse zu kämpfen. Ich spekuliere jetzt, ja, also wenn du ein Lightweight bist, Und USADA schaut bei dir vorbei, darfst du nicht mehr als 176 Pfund wiegen. Es ist jetzt einfach nur spekuliert, aber sowas in der Art wird diskutiert, ja. Also, dass man praktisch nie mehr als 20 Pfund cutten muss. Und selbst die müsstest du ja, wenn du jetzt nicht gerade im Fightcamp bist, auch nicht mit einmal dir runterschwitzen, sondern hättest ja dann eine gewisse Zeit. Also über sowas wird nachgedacht. Dann gibt's ja immer wieder die Idee, nach dem Kampf nochmal zu wiegen, aber das macht's alles enorm kompliziert. Jetzt hast du einen Sieger, ja? So eine Geschichte, McGregor gegen Eddie Alvarez. Du hast McGregor als Sieger, der wird danach gewogen, wiegt einen Pfund zu viel und dann wird ihm der Titel wieder aberkannt. Das ist scheiße, das kannst du auch nicht machen. Aber ich gebe natürlich dem Jens recht, das mit den Weight Cuts ist ein Problem. In meinem punktebasierten Ranking-System wird übrigens für Gewichtreißen, sage ich jetzt mal, werden da Punkte abgezogen. Das stelle ich euch ja jetzt dann auch zwischen den Jahren mal vor. Und das wäre auch eine Möglichkeit. Aber dazu müsste die UFC erstmal ein punktebasiertes Ranking-System einführen. Ja, also das ist dann praktisch direkte Auswirkungen auf die Stellung der Kämpfer hat und dass sie dann zum Beispiel einen Number-One-Contender-Spot verlieren könnten. Das wäre mit Sicherheit auch in gewisser Art und Weise diese extrem krassen Weight Cuts zu verhindern, aber wahrscheinlich auch nicht. Es wird immer Leute geben, die auch da wieder sagen, nee, ich schaffe die 25 Pfund. Dann schreibt der Hagen, wie sieht es deiner Meinung nach das nächste Jahr für den Standort Deutschland aus? Eher positiv oder eher negativ? Ich vermute eher negativ, so wie es momentan gerüchtet wird, möchte WMI diese vielen Events ein bisschen eindämmen, also man möchte ein paar weniger Events 2017 stattfinden lassen und man möchte sich hauptsächlich auf Märkte konzentrieren, die einfach jetzt schon erschlossen sind. Bislang war die Strategie der UFC ja so, dass man einfach versucht hat, auch zu expandieren und interessante Märkte wie Deutschland und so haben sie versucht irgendwie mit ins Boot zu holen. Jetzt in Hamburg lief das Ganze besser, in Berlin nicht so richtig gut. Und was man so hört, ist, dass WMI da definitiv einfach weniger Events veranstalten möchte und wenn Events, dann am liebsten zum Beispiel in England, wenn es jetzt hier um Europa geht, oder in Schweden, Irland, Polen ist was man ab und zu hört, und natürlich Russland. Man kann natürlich nicht ausschließen, dass die UFC in Deutschland wieder ein Event veranstaltet, aber ich würde sagen, für 2017 sieht's nicht so gut aus. Aber es ist, wie gesagt, noch schwer zu sagen. Ich glaube, dass ich da aktuell auch noch viel einspielen muss. Dadurch, dass es jetzt einfach ja auch einen großen Wechsel gab in der UFC-Führungsriege, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da jetzt alles einfach nochmal so ein bisschen einspielen muss. Und ich vermute mal, dass wir im Frühjahr 2017 eher sagen können, in welche Richtung das gehen könnte, gerade für den Standort Deutschland. Ja. Dirk schreibt, was hat es mit den Suspensions nach den aktuellen Events auf sich? Reine Vorsichtsmaßnahme? Also, was du meinst, ist jetzt hier vermutlich nach einem Event gibt's ja immer wieder die Medical Suspensions. Das ist gewisserweise eine Vorsichtsmaßnahme. Meistens sind's ja nur wenige Tage, die Kämpfer dann gesperrt werden. Wenn du dir zum Beispiel einen Arm brichst, dann sagt die Commission halt, okay, du wirst für 3 Monate gesperrt, du darfst für 3 Monate nicht antreten, außer du bringst ein Attest vom Arzt, das besagt, dass du jetzt komplett ausgeheilt bist und es ist sozusagen keine gesundheitlichen Einschränkungen mehr für dich gibt. Also das sind im Endeffekt diese Medical Suspensions, das sind reine Vorsichtsmaßnahmen, genau. Also ich denke mal, wenn du jetzt kleinere Promotions hättest, möchtest du damit verhindern, dass ein Kämpfer, der dieses Wochenende ausgenockt wird, 3 Wochen später in einem anderen Bundesstaat direkt wieder antritt. Daher kommt das Ganze. Jens Ricky, auf deiner Amazon-Wunschliste finde ich das Buch von Nick Hein, Polizei am Limit, ja noch gar nicht. Was ist da los? Ja, das ist eine Frage, die sich mal Nick Hein stellen sollte. Ja, nicht du. Nick Hein sollte sich das mal fragen, warum ich sein Buch als großer MMA-UFC-Fan nicht kaufen möchte. Vielleicht kann er sich dann rein drauf machen. Ronda Rousey möchte ich nochmal ansprechen, Denn es wurde jetzt bekannt, dass Ronda nicht allzu viel Pressearbeit im Vorfeld zu UFC 207 bestreiten möchte. Sie möchte hauptsächlich nicht von den klassischen MMA-Medienvertretern interviewt werden. Da hat sie keinen Bock drauf. Sie hat auch gesagt, hier Conference Call, kiss my ass. Da habe ich auch keinen Bock drauf, weil da sind eben wieder die typischen MMA-Medienvertreter und auf die hat sie einfach keinen Bock. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ist das jetzt ein Zeichen von Schwäche oder ist das eine logische Konsequenz? Denn viele haben ja nach der Niederlage gegen Holly Holm gesagt, Ronda Rousey hat einfach zu viel um die Ohren. Ja, also die dreht hier irgendwelche Filme, da ist in Fernsehshows, dann die ganzen Interviews, sie trägt praktisch immer das komplette Event selber. Und eine Konsequenz dessen könnte natürlich sein, dass Ronda Rousey gesagt hat, nö, ich möchte einfach so wenig wie möglich Pressearbeit machen. Und dass die UFC dann sagt, naja gut, also ein Auftritt bei Ariel Helwani ist nicht so viel wert wie ein Auftritt bei Conan zum Beispiel, ist ja logisch. Also für uns Hardcore-MMA-Fans ist es natürlich ein bisschen schade, dass wir nicht mehr von Ronda mitbekommen. Aber ja, ich finde, das muss man akzeptieren. Also von daher verstehe ich auch ich verstehe natürlich den Aufschrei der amerikanischen MMA-Medienvertreter, weil die sagen, ja, man, das sorgt immer für mächtig Traffic, wenn ich dann wieder ein Rousey-Interview posten kann und das fällt sozusagen weg, weil sie keine Interviews gibt. Ja, da kann ich natürlich die Verunsicherung, sag ich mal, nachvollziehen. Aber ich kann auch verstehen, dass Rousey sagt, ich möchte mich nur auf diesen Kampf konzentrieren. Ja, und es wird ja als Schwäche ausgelegt, das finde ich auch interessant. Dabei könnte es ja ihr wirklich auch gut tun, dass sie alles ein bisschen zurückfährt und sich fokussiert aufs Training. Vielleicht ist das genau richtig. Überhaupt finde ich auch interessant, dass viele Medienvertreter immer sagen, ja, sie ist so lange weg gewesen, über ein Jahr und so. Und ob sie da wieder zurückkommt und die alte ist, dann muss ich mal daran denken, dass die meisten Medienvertreter nach dem schweren K.O. gegen Holly Holm gesagt haben, also sie muss jetzt mal mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr Pause einlegen, um irgendwie erstmal den Knockout zu verdauen und sich zu regroupen und so. Also ja, also da wird auch mal viel sich so hingedreht, dass es irgendwie passt, muss man leider Gottes sagen. My Name versus Ronda oder Nunes. Ganz ehrlich, das ist so schwer für mich aktuell dazu was zu sagen, weil wenn ich einfach nur die Leistungen beider Kämpferinnen nehme, würde ich sagen Ronda Rousey, ja. Wenn ich aber diesen mentalen Faktor mit einfließen lasse und auch gerade den letzten Auftritt von Ronda Rousey und von Amanda Nunes nehme, dann ist das Momentum auf Seiten von Amanda Nunes. Aber ganz ehrlich, wenn es den Holly Holm Kampf nicht gegeben hätte, ja, das habe ich glaube schon mal gesagt, wenn man den jetzt einfach mal ausblenden könnte, wer würde da auf Amanda Nunes tippen? Die wenigsten. Alle würden auf Ronda Rousey tippen. Also dieser eine Kampf hat die komplette Sichtweise unserer Seite. Also wir schauen uns Ronda Rousey an und sehen eine ganz andere Kämpferin als noch vor anderthalb Jahren. Und es ist für mich nahezu unmöglich zu sagen, wie dieser Kampf ausgeht. Weil für mich ist dieses Mentale das Entscheidende. Wie wird Ronda Rousey mental drauf sein? Welche Auswirkungen hat für sie der ganze Rummel, wenn sie da bei 207 ist und dann kann sie der Presse fast nicht mehr aus dem Weg gehen? Wie wird sie von ihren Fans empfangen? Ja, wie geht sie damit um, dass sie jetzt plötzlich mit den blauen Bandagen rauskommen muss und die Herausforderin ist? Also, es sind so viele Fragen, die da offen sind. Wenn mir jemand die Pistole auf die Brust setzt, würde ich sagen Nunes, weil das Momentum auf ihrer Seite ist. Aber in einer halben Stunde sage ich vielleicht Ronda Rousey. Es ist ganz, ganz schwer für mich, da einen Tipp abzugeben. Johnny schreibt, im Titel steht Nurmagomedov versus Diaz. Wie kommt das? Holloway. Also das ist ganz einfach. Es gab das Gerücht, dass Nate Diaz einfach der Kampf gegen Nurmagomedov angeboten wurde und er dann gesagt hat, also unter 20 Millionen kämpfe ich nicht und damit war das Thema wieder vom Tisch. Es gibt aber auch Berichte darüber, dass das nur eine Ente war, dass Diaz diesen Kampf nicht, dass der nicht offeriert wurde. Ist natürlich schwer zu sagen. Also irgendjemand behauptet, ja, dieser Kampf wurde Nate Diaz angeboten und irgendjemand behauptet, nee, das stimmt nicht. Also von daher steht da mehr oder weniger Aussage gegen Aussage. Ich kann mir in der heutigen Zeit sehr, sehr gut vorstellen, dass Dana White mit so einem Gedanken spielt. Ja, also gerade wenn dir vielleicht Ferguson wegbricht, weil der sagt, ich möchte mehr Geld und dann sagen die, nee, das Spielchen gehen wir nicht mit. Conor McGregor fällt jetzt erstmal aus. Jose Aldo wird abgelehnt von Nurmagomedov. Ich kann mir vorstellen, dass ein Dana White auf diese Idee kommt und sagt, okay, pass auf, wir fragen Nate. Nate ist ein Moneyfight. Damit können wir vielleicht auch Ferguson noch mal so ein bisschen unter Druck setzen. Das kann auch wirklich nur damit zusammenhängen, dass man Tony Ferguson damit unter Druck setzen will. Dass man so ein Gerücht selber in Umlauf bringt, um dann einfach Ferguson so ein bisschen Druck zu machen. Dass er sagt, okay, komm ey, scheiß drauf, jetzt wir einigen uns einfach auf Summe XY und gut ist. Hauptsache ich krieg den Titelkampf. Hauptsache ich rutsche nicht aus diesem Title Picture raus. Also das kann natürlich auch sein. Deswegen steht das im Titel. Dann, was sagst du über kaukasische Kämpfer? Ja, was sage ich über die? Ich finde das verblüffend. Ich finde es einfach nur Wahnsinn, wie so viele unglaublich gute Kämpfer aus so einem kleinen Fleckchen Erde kommen können. Das kann man sich überhaupt nicht erklären, dass so viele großartige Kämpfer aus dieser Region kommen. Also vielleicht liegt das daran, dass die Jungs wirklich Dreck fressen mussten in ihrer Kindheit. Sie haben ja wirklich vor 20 Jahren diesen schlimmen Krieg mit Russland da erlebt. Und seitdem geht's ja jetzt auch nicht so steil bergauf. Vielleicht liegt das da irgendwie, hängt das damit zusammen. Dann kommt, glaube ich, dazu, dass man, so kenne ich's, ich bin ja in der DDR groß geworden. Und da war es immer so, dass man da wirklich viel Wert auf Judo, auf Ringen und sowas, ja, hat mal viel Wert auf Sport gelegt. So muss man das sagen. Vielleicht kommt das da auch noch irgendwie her. Aber ja, für mich verblüffend. Also, und es gibt so viele gute Kämpfer aus dieser Region. Da ziehe ich meinen Hut. My Name Versus, sie sollte wieder clinchen und den Kampf auf dem Boden ausrichten, anstatt zu boxen. Ich denke mal, dass er damit Ronda Rousey meint, oder weiß ich nicht, muss er mal konkretisieren, der My Name Versus. Dann schreibt, jetzt versuche ich den Namen mal auszusprechen. Ich habe bewusst den Namen bislang nicht ausgesprochen, weil ich habe immer Angst, dass ich die Namen falsch ausspreche. Ishak Dagdemir, so würde ich es aussprechen. Er schreibt, liegt in unserem Blut. Das glaube ich schon, dass du, wenn du da im Kaukasus aufwächst, einfach ein Ticken tougher bist. Also das glaube ich wirklich. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der hieß Vladimir, und der kam auch aus dem Kaukasus. Und das war wirklich so ein krasser Typ. Da waren, was weiß ich, minus 10 Grad, da ist der im T-Shirt draußen rumgelaufen. Natürlich jetzt nicht den ganzen Tag, aber das hat den alles einfach überhaupt nicht gejuckt. Ja, also. Und auch sonst, der war immer relativ schmerzbefreit, ja. Also was ihn auch ausgezeichnet hat, war, dass er einfach so über den Tag hinweg eine Flasche Schnaps trinken konnte, ohne dass man davon allzu viel bemerkt hat. Aber ich glaube, das schafft auch der ein oder andere Deutsche mit genügend Training. Gut, was habe ich sonst noch auf meinem Zettel stehen? Ja, Mickey Gall, ihr werdet es ja mitbekommen. Achso, noch eins kurz zu Ronda Rousey gegen Amanda Nunes. Amanda Nunes hat diese Woche ein paar Pressetermine abgesagt, weil sie so eine leichte Grippe hatte oder eine leichte Erkältung. Man wollte da einfach kein Risiko eingehen. Sie hat heute die Pressetermine bereits wieder nachgeholt. Also es war wirklich nichts Großartiges. Der Kampf gegen Ronda Rousey steht nicht irgendwie auf der Kippe. Reine Vorsichtsmaßnahme. Also wer kennt das nicht? Man ist ein bisschen verschnupft. Ja, Gliederschmerzen etc. pp. Da hat man vielleicht nicht allzu viel Lust, sich in den Flieger zu setzen und von Miami nach Las Vegas zu fliegen. Und ja, man hat das Ganze einfach nur verschoben, aber ich dachte, ich erwähne es mal. Dann hier, Mickey Gall, der Sage Northcutt besiegt hat. Mickey Gall hat danach Dan Hardy herausgefordert. Was ich merkwürdig fand, dass viele danach so getan haben wie, ja, wie kommt denn der auf Dan Hardy? Der kämpft ja gar nicht mehr. Das ist ja einerseits richtig, aber Dan Hardy hat jetzt schon ein paar Mal in Interviews gesagt, dass er definitiv wieder kämpfen will. Von daher finde ich die Herausforderung von Gall nicht allzu ja an den Haaren herbeigezogen. Aber Dan Hardy hat inzwischen abgelehnt. Er hat gesagt, er hat so ein Prinzip, er kämpft nicht gegen Kämpfer, die weniger als 8, 9, 10 Profikämpfer haben. Das ist das eine. Und überhaupt möchte er sich, wenn er zurückkommt, eher auf so Veteranenkämpfe beschränken. Er möchte also gegen gestandene MMA-Kämpfer antreten. Und ob er überhaupt zurückkommen kann, wird sich erst im Januar entscheiden, denn da wird er nochmal von den Ärzten untersucht. Er hat dieses Herzproblem und wenn die ihm dann grünes Licht geben, dann wird er der UFC Bescheid geben und sagen, hey, ich kann wieder kämpfen, und dann wird es definitiv nicht Mickey Gall sein. Mickey Gall möchte ins Lightweight runtergehen, genauso wie Sage Northcutt. Für Sage macht es natürlich viel Sinn. In der Welterweight Division 2 Kämpfe, 2 Niederlagen, in der Lightweight Division 3 Kämpfe, 3 Siege. Überhaupt würde ich bei Northcutt sagen, dass ihm jetzt einfach mal eine längere Pause gut tun würde und ein ordentliches Camp. Also damit Papa in Texas trainieren und so, das geht aus meiner Sicht nicht. Ich finde, er hat definitiv das Talent, ein guter MMA-Kämpfer zu werden, aber man geht jetzt gerade so ein bisschen fahrlässig mit diesem jungen Menschen um. Ja, und auch bei Garl muss man da aufpassen, dass man nicht überpaced. Er hat definitiv ein bisschen mehr Talent als Northcutt, so sehe ich das jedenfalls. Ist auch auf dem Boden deutlich besser. Aber ich glaube, bei Sage Northcutt wäre es einfach nicht schlecht, jetzt mal so ein bisschen ja die Bremsen zu betätigen und einfach sagen, du gehst jetzt mal ein Jahr lang in ein richtiges Camp. Papa darf nicht mit, sondern nur du. Frisst auch mal Dreck und musst dich auch mal verarschen lassen von deinen Teamkollegen. Das gehört alles mit dazu, um tougher zu werden. Denn das ist auch so aus meiner Sicht ein kleines Problem von Sage Northcutt, dass er dieses extrem harte Training gar nicht gewohnt ist. Das hört man auch immer wieder von Leuten, die mit ihm zusammenarbeiten. Der hat unheimlich viel Talent, aber ist ein bisschen eine Pussy, muss man einfach mal so sagen. Anthony Pettis legt erstmal eine Pause ein. Er hat ja nach seiner Niederlage gegen Max Holloway gesagt, okay, ich gehe zurück in die Lightweight Division, Featherweight schaffe ich nicht, macht keinen Sinn für mich. Er will jetzt erstmal eine Pause einlegen, möchte dann zurückkommen und nochmal einen Angriff in der Lightweight Division starten. Wie lang die Pause sein wird, keine Ahnung. Ob es bis zum Frühjahr ist oder sogar bis zum Sommer, wird sich herausstellen. Allzu viel Zeit sollte er sich definitiv nicht lassen, weil ja, er ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste und von daher, wenn er nochmal einen Angriff starten möchte, muss er dann demnächst loslegen. Dann gibt's Gerüchte, dass Gegard Mousasi unbedingt gegen Chris Weidman kämpfen will. Mousasi hat wohl angeblich schon seinen Kampfvertrag unterschrieben, nur Weidman hätte das noch nicht getan. Also die UFC hat wohl Weidman und Mousasi diesen Kampf angeboten. Mousasi hat gesagt, okay, machen wir. Weidman sagt, einerseits muss ich mich noch so ein bisschen von leichten Verletzungen erholen und zum anderen sondiere ich aktuell noch so den Markt und schaue, was sonst noch für mich möglich ist. Also der macht keinen Rückzieher, sondern er bittet sich einfach noch so ein bisschen Zeit. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das ein Kampf ist, den wir in Brooklyn sehen könnten. Weidman gegen Mousasi, da werden wir mal ein Auge drauf halten. Und sollte es da ja Neuigkeiten geben, werde ich das natürlich euch mitteilen auf @RickyMMA auf Twitter oder auf Facebook. Und dann habe ich noch, bevor ich zu den Fragen komme, habe ich noch interessante Zahlen zu UFC 206, denn aktuell werden die Pay-Per-View-Buys auf 150.000 geschätzt. Das ist sehr, sehr schlecht. Um genau zu sein, ist das oder wäre das die schlechteste Buy-Rate seit UFC 191. Das Ganze fand am 5.9.2015 statt und ihr könnt dreimal raten, wer da im Main-Event stand. Also diesmal waren es ja Max Holloway und Anthony Pettis und damals war es, jetzt hätte ich fast gesagt, Magic Johnson, aber es stimmt ja auch eigentlich, Demetrius Johnson. Und sein Gegner war John Dodson. Die schafften es damals nur auf 115.000 verkaufte Pay-Per-Views. Aber ich denke mal, bei UFC 206 ging die UFC nicht davon aus, dass das jetzt neue Rekorde aufstellen wird. Aber 150.000 ist schon arg wenig, wenn man da so Conor McGregor-Zahlen gewohnt ist. Ja, kann das ein bisschen enttäuschend sein. Jetzt gucke ich nochmal kurz in den Chat. Johnny. Johnny fragt, ob ich den Kampf zwischen John Jones und Dan Henderson bei Submission Underground gesehen habe. Habe ich gesehen. Ich fand ihn nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mich nicht vom Hocker gerissen. Nee, ist nicht so meine Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. What's next? Fragt Pius für Page, Gall und Northcutt. Also bei Page Van Zandt würde ich ähnlich vorgehen wie bei Sage Northcutt. Bei Paige würde ich mir auch wünschen, sie würde das Camp mal wechseln, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie an eine gewisse Grenze aktuell stößt. Ja, das ist das, was sie mit Team Alpha Male erreichen kann. Vielleicht wäre es gut für sie, jetzt nochmal zu wechseln. Sie hat aus meiner Sicht einige Probleme, was ihr Stand-up angeht. Sie bewegt sich ein bisschen merkwürdig, überkreuzt oft die Beine und so. Das sind eigentlich Anfängerfehler. Sie ist ja auch noch sehr jung. Ja, sie ist tough ohne Ende, gar keine Frage, aber auch in Sachen Jiu-Jitsu, Wrestling kann sie sich noch verbessern, aber das ist Erfahrung, die sie da sammeln muss. Also verbessern kannst du dich immer, egal wie alt du bist, aber ich glaube, ihr fehlt Erfahrung und vielleicht kann sie die auch außerhalb des Octagons sammeln, wenn sie in ein anderes Camp gehen würde und einfach mal mit anderen Frauen oder von mir aus auch Typen trainieren würde. Aber was sie definitiv fixen muss, ist wirklich dieses Überkreuzen der Beine. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal bei ihr aufgefallen, das ist nicht sonderlich förderlich. Northcutt habe ich ja gerade eben schon gesagt, da würde ich mir wirklich mal wünschen, dass er ein Jahr von der Bildfläche verschwindet und konsequent bei einem wirklich guten Camp mittrainiert. Hartes, gutes Camp. Und ich bin der Meinung, dass der Typ wirklich ein Talent hat, ja, also das ist jetzt nicht irgend so eine Pfeife, die man ja zu Unrecht pusht, man kann da schon was erkennen, aber alles viel zu früh. Das ist einfach noch nicht das Level, das du erreichen musst, um in der UFC zu kämpfen. Er ist einfach viel zu früh zur UFC gekommen. Ihm würde es oder hätte es mit Sicherheit gut getan, wenn er noch länger bei Titan gekämpft hätte oder so. Ich verstehe auch nicht, dass die UFC diese Beziehung, diese gute Beziehung zu Titan oder zu anderen, auch zu anderen MMA-Organisationen nicht nutzt, um dann so potenzielle Talente erstmal da aufzubauen. Ja, das würde so ein Sage Northcutt mit Sicherheit gut tun. Und es wird auf den Fight Pass übertragen, von daher bleibt es in der Familie. Also das würde ich mit ihm machen. Bei Mickey Gall, finde ich, muss man auch aufpassen. Ja, das Problem ist, dass er jetzt schon mit seinem dritten Kampf im Co-Main-Event bei Fox bestritten hat. Im Endeffekt warten jetzt alle auf so einen Top-15-Gegner. Und auch da würde ich sagen, kommt es vielleicht ein bisschen zu früh. Also gegen einen Brian Barberina würde Mickey Gall wahrscheinlich verlieren. Und das ist eben die Gefahr. Du hast also jetzt hier einen potenziellen Star, ja, großes Talent an der Hand. Aber du musst dem jungen Mann auch einfach noch Zeit einräumen. Auch er braucht noch Erfahrungen. Und die Gegner, die er bislang hatte, waren alles keine UFC-Kaliber. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Nur was machst du jetzt mit ihm? Du kannst ihn ja jetzt nicht wieder zurück zu den Fight Pass Prelims schicken und gegen irgendeinen No-Name-Gegner antreten lassen. Also musst du vielleicht gucken, dass du irgendwelche ja, etablierten Altstars nimmst, gegen die du ihn dann stellst. Und ja, da bietet sich vielleicht Dan Hardy an, aber ich glaube, Dan Hardy, ich weiß auch nicht, da habe ich auch kein gutes Gefühl dabei. Ja, aber also gerade die zwei, die jetzt verloren haben, Pettis sage ich schon, Van Zandt und Northcutt, die würde ich wirklich jetzt erstmal pausieren lassen, ein bisschen, ja, den Kopf freikriegen lassen, trainieren, Erfahrungen im Gym sammeln und dann auch wieder am besten zwei Stufen zurücksetzen und dann Fight Pass Prelim gegen solide Gegnerinnen, die sie aber besiegen können und dann wieder langsam aufbauen und heranführen. Die brauchen Erfahrung, Talent ist da. Was haben wir denn jetzt hier noch? Pio schreibt, da war ja mit zu rechnen, dass diese Karte nicht zieht. Hätte mir den Main Event, hätte mir den Event gespart mit der Rosie Carter Mixon. Page traue ich irgendwann mal Top 5 ihrer Division zu. Die ist echt erst 22. Ich weiß nicht, ob ich ihr Top 5 zutraue. Es ist schwer zu sagen, weil sie noch so jung ist. Also, aber wenn es darum geht, wer jetzt die besseren Aussichten hat, Page oder Sage, denke ich auch, dass Page ja mehr Talent hat, weil natürlich auch diese Strawweight Division, da sind schon viele gute Kämpferinnen dabei, aber sie ist natürlich lange nicht so tief wie eine Lightweight Division zum Beispiel. Johnny, wen würdest du den Titelkampf für den Lightweight Belt geben, wenn Conor kämpfen würde? Ich gehe davon aus, du meinst jetzt, wir gehen jetzt mal davon aus, Conor McGregor würde zu UFC 209 oder 210 zurückkehren und es würde keinen Interimstitelkampf geben. Wem würde ich dann den Titelkampf geben? Ja, dann Nurmagomedov aus meiner Sicht. Also die Leistung gegen Michael Johnson war schon phänomenal. Er hat danach das Ganze richtig verkauft mit seiner Heel-Promo, möchte ich mal fast sagen. Unbesiegt, noch nie einen Kampf verloren in der UFC. Gute Gegner inzwischen besiegt und es gibt eine gewisse Storyline zwischen ihm und Conor, also von daher, ich würde diesen Kampf dann bringen, ja. Und natürlich Nate Diaz muss man immer im Hinterkopf behalten, aber ich hätte mehr Bock auf Nurmagomedov gegen Conor, muss ich sagen, Stand heute. Pio schreibt, Sage nochmal 2 Jahre zu Titan oder Legacy, ja, wäre gut, werden sie aber vermutlich nicht machen, denke ich mal, da hat die UFC keinen Bock drauf. Aber ich würde diese Kontakte nutzen, wenn ich die UFC wäre. Also ich verstehe, dass man potenzielle Stars ja nicht an Bellator verlieren möchte und dann das Risiko eingeht und so ein Sage Northcutt sehr früh verpflichtet und dass ich das Ganze dann in den Arsch beißen kann, ja, geschenkt. Aber warum nicht das einfach dann, wie gesagt, mit Titan oder Legacy so verknüpfen, dass man sagt, okay, pass auf, wir bezahlen für ihn, so wie man es letzten Endes auch mit Cyborg macht, die ja auch bei Invicta kämpfen könnte, jetzt aktuell schon länger nicht mehr gekämpft hat, aber kämpfen könnte, aber die UFC bezahlt halt das Gehalt. Also das könnte man mit Sage Northcutt bei anderen MMA-Organisationen mit Sicherheit auch hinbekommen. So, Laser schreibt, lindert der klare Sieg von Gall über Northcutt deiner Meinung nach die Blamage von CM Punks Niederlage? Nee, weil CM Punk in diesen Kampf gegangen ist, also diese Offensiv- Bemühungen seitens CM Punk waren einfach so schlecht. Ja, das war so blamabel letzten Endes, dass aus meiner Sicht nicht irgendwie dazu beiträgt, dass ich jetzt denke, okay, vielleicht könnte Punk gegen andere Gegner dann doch mehr Erfolg haben. Also ich behaupte einfach mal, dass CM Punk mit dieser Art und Weise nach vorne zu gehen, mit diesem ganz schlecht versuchten Schlag gegen 95% des UFC-Rosters direkt zu Boden gewrestelt worden wäre. Und ja, dann wäre der Kampf wahrscheinlich vorbei gewesen. Amade Saman schreibt, Mike Tyson versus Ali. Ich bin dabei. Für mich ist Mike Tyson das große Box-Idol. Ich finde ihn phänomenal, großer Mike Tyson-Fan. Und auch, also ich muss euch mal was zeigen. Mal gucken, ob ich da jetzt so auf die Schnelle... Das zeige ich euch nachher. Und dann ist ihm aufgefallen, dass ich meine Haare geschnitten habe. Ja, muss man ja mal irgendwann machen. Dann sehe ich ja im schlimmsten Fall aus wie Mats Hummels. Jetzt muss ich euch mal meine wahnsinnige T-Shirt, meine Trainings-T-Shirt-Auswahl zeigen. Kann ich mal machen. Und zwar, das hier zum Beispiel ist einer meiner absoluten Lieblingsoberteile. Ja, kennt ihr den? Ist ja phänomenal, oder? Iron Mike Tyson. Damit trainiere ich dann immer wieder. Und ich glaube, ich habe das... Den habe ich auch hier. Kennt ihr den noch? The Real Deal. Evander Holyfield. Passt natürlich. Tyson gegen Holyfield. Ich habe beide Trikots. Aber eigentlich wollte ich euch mein schönes Muhammad Ali Oberteil zeigen. Habe ich aber auch nicht. Aber ich habe hier auch nochmal einen. Habe ich auch nochmal einen Mike Tyson. Iron Mike. Alles da. So rum. Oder so rum. So rum. Iron Mike. Alles dabei. Also, ich bin ausgestattet. Meine Lieblingsshirts. So, jetzt gucke ich noch einmal kurz in den Chat, dann nehme ich meinen Fragebogen noch kurz zur Hand und dann beende ich das Ganze hier. So, und rein theoretisch, wenn Khabib versus Conor stattfinden würde, schreibt Johnny, was denkst du, wie der Kampf ausgehen würde? Conor Striking versus Khabibs Ground Game, genau darauf würde es hinauslaufen. Gelingt es Conor McGregor irgendwie Nurmagomedov zu treffen und kann er ihn dann zu Boden schicken? Das ist die eine Frage. Zum anderen muss man sich fragen, was kann Conor in Sachen Wrestling Khabib Nurmagomedov entgegensetzen. Also er wird ihn natürlich nicht out-wrestlen, das ist mir schon klar, aber vielleicht hat er eine gewisse Taktik sich zurechtgelegt, um einfach die Takedowns besser zu verhindern. Ist schwer zu sagen, das macht den Kampf so interessant. Auch da kann ich mich jetzt nicht festlegen. Das ist mir jetzt, da müsste ich länger drüber nachdenken. Ich würde wahrscheinlich zum Nurmagomedov tendieren. Was kriegt Olaf zu Weihnachten? Ja, wir spekulieren immer noch. Wir wissen es noch nicht so richtig. Es gibt mehrere Dinge zur Auswahl. Ein neuer Kratzbaum steht oben auf der Wunschliste von Olaf. Und auch weiterhin der Trinkbrunnen aus Keramik. Also mal gucken, was es dann letzten Endes wird. Armade schreibt auch nochmal, du bist großer Mike Tyson-Fan. Absolut. Ich liebe Mike Tyson. Es ist für mich einer der größten Boxer, die es jemals gab. Natürlich mit Ali zusammen. Großer Mann. Der Pio schreibt, wünscht dir und deiner Familie frohes Fest und danke für die tollen Ausgaben. Ich danke euch und wünsche euch natürlich auch allen schöne Weihnachten und was man alles so feiert. Vor allen Dingen auch meine muslimischen Freunde, die ja vielleicht keinen Weihnachten feiern, aber die auch ganz cool drauf sind. Von daher auch mal Grüße raus an die Jungs und Mädels, aber ich glaube, es sind eher Jungs. ich finde es immer irgendwie so ein bisschen für die Kacke, ja, wenn... In ganz Deutschland oder auch in Österreich und in der Schweiz, alles dreht sich um Weihnachten und die denken sich einfach nur, what the fuck, was soll ich mit dem Scheiß? Also, vielleicht sollte man mehr auch an die dann denken und das ein oder andere Geschenk mal dahin schicken. Ja, wir haben zum Beispiel unter uns wohnt eine türkische Familie und das finde ich immer lustig, weil die ziehen das ganze Ding mit Weihnachten und auch so mit Nikolaus total durch, obwohl wir sind halt Muslime und eigentlich haben die damit ja gar nichts am Hut. Aber der sagt halt, ja, ist ja cool, gibt Geschenke. Also so kann man es dann auch machen. Eigentlich sollte ich das jetzt einfach übernehmen und ich glaube, das türkische Äquivalent oder das muslimische Äquivalent zu Weihnachten ist ja, glaube ich, das Zuckerfest. Und dann sollte ich einfach das mal feiern. Ja, könnte man eigentlich so machen. Johnny schreibt, Mark Hunt gegen Overeem oder wie man ihn schreibt. Was denkst du? Ja, ich tippe mal auf Overeem so im ersten Moment, aber Hunt natürlich mit der Wahnsinns-Knockout-Power. Immer gefährlich, gar keine Frage. So, jetzt haben wir noch zwei Fragen. Ich glaube, die habe ich eigentlich schon so gut wie beantwortet, aber ich möchte sie nicht unerwähnt lassen. Zum einen hat mein guter Freund Patrick geschrieben, wie schätzt du Mickey Golds Strategie ein Und glaubst du, es kommt zum Gall versus Hardy Kampf? Letzteres können wir ja schon als beantwortet markieren, denn Hardy hat ja den Kampf abgelehnt. Ich persönlich finde die Überlegung von Mickey Gall, nach seinem Sieg direkt wieder einen neuen Gegner herauszufordern, sehr, sehr gut. Also das ist clever und die UFC steigt ja auch drauf ein und gibt ihm die Möglichkeit, versucht dann auch die Gegner ranzuholen. Aber ich glaube, er ist jetzt an so einem Punkt angekommen, wo es ihm dann auch mal irgendwie egal ist, gegen wen er antritt. Also ich finde es auch immer merkwürdig, dass viele Kämpfer, nachdem sie gewonnen haben, keinen Namen parat haben, den sie jetzt als nächstes im Oktagon treffen wollen. Ich bin auch der Meinung, das sollte man sich vorher überlegen. Dann sollte man den Namen nennen und hoffen, dass man gegen diesen Typen trifft. Aber vielleicht hat das auch was mit Respekt zu tun. Ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Bei dem einen oder anderen wird es mit Sicherheit mit Respekt zusammenhängen, dass er sagt, nee, ich möchte jetzt hier nicht, keine Ahnung, den und den herausfordern und wir kennen uns oder, ja, ihr wisst ja, wie das ist in dieser MMA-Welt, es hat viel mit Respekt zu tun und das könnte sein, dass es deshalb manche nicht machen und manche machen sich vielleicht wirklich keine Gedanken darüber, um sich nicht schon im Vorfeld vom eigentlichen Ziel, nämlich den Sieg an diesem Abend, ablenken zu lassen und schon einen Schritt weiter zu denken. Kann natürlich auch gut sein. Aber prinzipiell finde ich die Strategie von Mickey Gall sehr gut. Und Döpp, der war ja vorhin auch hier vertreten, hat geschrieben, was ist das für ein Zirkus um Aldo, Holloway, Khabib, Ferguson und Nate? Geht es nur ums Geld? Unterm Strich ist das genau der Punkt. Es geht nur ums Geld. Zum einen sagt halt Ferguson, ich möchte mehr Geld, sonst kämpfe ich nicht gegen Khabib. Aldo möchte unbedingt nochmal gegen Conor kämpfen, natürlich zum einen, um diese blamable Niederlage auszumerzen und zum anderen will er natürlich auch nochmal einen fetten Payday, kurz bevor die Handschuhe an den Nagel hängt. Max Holloway hat im Endeffekt ja auch durch die Blume gesagt, es geht ums Geld, weil er wollte sich mit den UFC-Bossen treffen und bevor er was unterschreibt, auch mit denen nochmal reden, wie es so aussieht in Zukunft. Also auch da geht's letzten Endes ums Geld. Und Nurmagomedov hat auch einen neuen Vertrag ausgehandelt für den Interimstitelkampf, wenn es dazu kommt. Also auch da geht's ums Geld. Und Nate Diaz hat gesagt, unter 20 Millionen kämpft er nicht. Also auch da geht's ums Geld. Ihr seht, es geht nur ums Geld. So, der Chat ist fast leer gefegt. Es schauen nur noch 5 Leute zu. Ich hoffe, das liegt an Weihnachten und nicht an meiner Leistung, wobei ich merklich abgebaut habe jetzt in den letzten 10 Minuten so gefühlt. Jetzt gehe ich trainieren, nochmal so ein bisschen, muss ja auch sein, damit ich dann zu Weihnachten auch ordentlich zuschlagen kann. Nächste Woche Donnerstag begrüße ich euch hier wieder, hoffe ich jedenfalls. 18 Uhr geht es dann wieder los im Livestream auf YouTube. Das Ganze könnt ihr nachhören, später auch als Podcast. Bewertet mich bei iTunes, das würde mich sehr freuen. Abonniert diesen Kanal bei YouTube, Daumen hoch, das sind halt alles so Faxen, die man machen muss, um irgendwie im Algorithmus nach oben gespült zu werden. Also ich muss halt immer wieder dazu aufrufen, auch wenn es bekloppt ist. Nochmal vielen, vielen Dank für die Fragen, für die Beteiligung im Chat, überhaupt für die letzten 3 Monate, seitdem ich diese Live-Chats mache, hat das wirklich eine Entwicklung genommen, die mir sehr, sehr gut gefällt. Ich habe ja, als ich dann dieses Ricky MMA gestartet habe, nach MMA Radio, habe ich ja immer so ein bisschen durchklingen lassen, dass wenn ich zum Ende des Jahres hin nicht 150, 200 Follower habe auf Twitter, dass ich das Ganze dann stecke, weil einfach ja zu wenig Leute davon Wind bekommen, sage ich jetzt mal, was ich hier eigentlich mache. Inzwischen bin ich davon voll weg, ja, sind glaube 112 Follower bei Twitter oder so, also da bin ich auch schon stolz drauf, aber zählt für mich definitiv nicht die Quantität, sondern die Qualität der Twitter-Follower und auch der Facebook-Leute. Ich habe das Gefühl, mit jedem, mit dem ich da irgendwie interagiere, hat man einen sympathischen Plausch, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe jetzt auch gestern mit dem Dexter Munich auf Twitter immer wieder hin und her geschrieben und es war echt einfach, ja, er vertrat so ein bisschen den Standpunkt von Mark Hunt und hat gemeint, ja, ich finde es gut, dass er sagt, er kämpft nicht ohne diese Klausel. Ich habe meinen Standpunkt klar gemacht, dass ich der Meinung bin, dass seine Überlegung, dass seine Idee die falsche ist, ein bisschen naiv ist und nicht das Problem löst, ja, und eher mehr Probleme verursacht. Natürlich jetzt nicht, dass mehr Leute dopen würden, aber es sorgt zumindest dafür, dass wir nochmal eine neue Baustelle haben. Jetzt müssen wir auch noch gucken, welcher Kämpfer wann wie viel Geld für welches Vergehen noch bekommt und alles pipapo. Löst aber, wie gesagt, das Dopingproblem an sich erstmal gar nicht. Auf was ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass man da hervorragend mit den Leuten hin und her schreiben kann. Und das ist mir letzten Endes mehr wert als ja, sagen zu können, ich habe 500 Follower, aber alle geben einen Fakt darauf, was ich hier so mache. Also von daher, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir können das Ganze dennoch 2017 ein bisschen steigern. Und ja, mal gucken. Schaut mal ab und zu hier auf YouTube vorbei. Vielleicht poste ich über Weihnachten noch ein Video, aber vermutlich werde ich gerade das mit dem Ranking und so erst, wird wahrscheinlich doch Januar werden, weil ich hatte, das muss ich jetzt noch kurz erzählen, ich hatte eigentlich für nächste Woche Urlaub beantragt, der wurde jetzt aber ja nicht direkt gestrichen, sondern ich habe gesagt, okay, komm, ich verschiebe meinen Urlaub, weil wir haben momentan so viel zu tun auf Arbeit, dass ich ja bereitwillig meinen Urlaub storniere und doch arbeiten gehe. Jetzt fehlt mir natürlich so ein bisschen die Zeit, mich weiter um dieses Ranking-Ding zu kümmern. Die Zeit hatte ich eigentlich eingeplant und jetzt kann es halt sein, dass es erst im Januar soweit sein wird. Aber dann sind wenigstens die ganzen Events von 2016 mit in den Rankings drin und ich kann dann detailliert darauf eingehen. So, jetzt ist aber Schluss hier. Tschüss, Menschenskind. Also wirklich, so was viele ja nicht wissen, vor allem die jetzt den Podcast hören. Also heute war es wirklich schwierig mit dieser Sendung, jedenfalls in Videoform. YouTube war halt lange nicht so gut besucht, wie ich das eigentlich gewohnt bin. Ja, also es waren so 12 Leute, 13 Leute immer live dabei. Da hatten wir auch schon mal mehr. Kann natürlich daran liegen, dass momentan wirklich die Feiertage anstehen, die Leute nicht so oft ja, gucken, was so auf YouTube los ist. Aktuell findet auch kein UFC-Event statt und vielleicht hat es damit zu tun. Es könnte aber auch einfach sein, dass die Leute die Schnauze voll haben von mir. Na gut, aber wenigstens ihr Podcast-Hörer hört mir zu. Ja, liebe Podcast-Freunde, euch habe ich ja sozusagen am längsten schon an den Backen, an der Backe, so sagt man's. Und auch nochmal vielen, vielen Dank an euch, ja, die hier zugehört haben, als das Ganze noch MMA Radio hieß und ich jede Woche mir einen neuen Gesprächspartner rangezogen habe. Es war eine tolle Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wie gesagt, mein Problem ist ja so ein bisschen die Zeit im Allgemeinen. Ich tue mich einfach damit schwer, mich mit den unterschiedlichen Leuten immer wieder jede Woche zu manchmal wirklich katastrophalen Zeiten zu verabreden und mir gefällt das mit dem Livestream sehr, sehr, sehr, sehr gut. Sollte euch das Ganze auch gefallen, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auf iTunes 5 Sterne für meinen kleinen, aber feinen Podcast da lasst. Ja, und vielleicht könnt ihr auch noch so ein bisschen dem ein oder anderen MMA-Fan, den ihr kennt, von mir berichten und sagen, hey, hört doch da mal rein. Er versucht es wenigstens. Also vielen Dank auch an euch. Ich gehe jetzt trainieren. Tschüssi. Oh, wer es bis hierhin durchgehalten hat, der kriegt auf jeden Fall mal einen extra Applaus. Den könnte ich jetzt vielleicht einspielen. Ich hoffe, man hört ihn. Ja, nochmal der Hinweis, sollte euch das gerade eben Gehörte irgendwie ein bisschen gefallen haben und ihr denkt jetzt, Mensch, der Podcaster, der verdient mehr als nur meinen Download, meinen Retweet, meinen Like oder meinen Daumen nach oben. Der Podcaster verdient mal ein Geschenk. Dann geht doch einfach auf nonpg.de/Dankeschön. Da biete ich die Option Wishlist, also Amazon Wishlist und PayPal-Konto an. Da könnt ihr mich unterstützen in Form einer kleinen Geldspende oder eben eines kleinen Geschenks, sage ich jetzt mal. PayPal könnt ihr auch unter paypal.me/RickyPalm erreichen. Und ich nehme jegliche Art an Münzen an. Also ihr müsst euch da nicht zurückhalten. Von einem Cent bis zum, gibt es eigentlich einen 1.000-Euro-Schein? Ist alles willkommen. Danke nochmal fürs Zuhören und bis demnächst.